ist der schönste unter Zehntausenden. Du bist der schönste unter Zehntausenden. Du bist der schönste unter Zehntausenden. Verbinde dich einfach mit seiner Herrlichkeit. Verbinde dich mit diesem Raum der Herrlichkeit Gottes. Der Raum der Herrlichkeit Gottes ist offen heute Nachmittag. Die Räume der Herrlichkeit sind offen heute Nachmittag. Pierrot hat heute Morgen schon gesprochen von diesen Räumen in der Herrlichkeit. Es sind Räume in der Herrlichkeit, die zugänglich sind für dich. Neue Dimensionen des Geistes, neue Dimensionen des Dienstes für dich, neue Dimensionen der Salbung und der Wirksamkeit für dich heute Nachmittag. Und ich glaube, der Heilige Geist hat an diesem Wochenende bereits mehrmals geredet, insbesondere durch Bobby immer wieder, das betont, dass das, was jetzt beginnt, sehr stark auch begleitet sein wird von diesem Zeichen der Totenauferweckung. Wirklich nicht nur der geistlichen Totenauferweckung, sondern auch der natürlichen Totenauferweckung. Und ich habe gerade, als wir hier im Lobpreis waren, habe ich gesehen, wie wirklich so ein Raum aufging im Geist. Eine Dimension aufging und jeder, der da hineinging und wirklich im Glauben sich damit verbunden hat, hat sich verbunden mit diesem Raum der Totenauferweckung. Gott hat diesen Raum 2018 bei uns geöffnet, hier bei Glory Life. Seitdem haben wir einige Totenauferweckungen erlebt. Die letzte jetzt durch einen Glory Host Leiter, glaube ich, im Januar war es, Januar oder Februar, der bei der Arbeit einfach im alten Pflegeheim eine Frau, die gestorben war, er kam zur Arbeit, sie war gestorben, sie lag tot auf ihrem Bett und er ist reingegangen in das Zimmer, hat ihr die Hand aufgelegt und die Frau ist aufgewacht, aufgestanden, hat sofort geredet, gegessen, war wieder vollkommen fit. Halleluja, das sind die Dinge, die passieren in diesem Raum der Totenauferweckung. Und ich glaube, dass der Heilige Geist zu einigen geredet hat hier, dadurch, dass, weil alles, was Bobby, oder das meiste, was Bobby sagt, ist immer irgendwie prophetisch. Und als er das immer wieder gesagt hat mit der Totenauferweckung, ich glaube, dass er zu einigen hier gesprochen hat. Ich spreche jetzt nicht davon, jeder Christ will natürlich erleben, dass Gott die Toten durch ihn auferweckt. Aber ich glaube, dass Gott zu einigen spezifisch gesprochen hat als eine Bestätigung. Und es hat etwas bestätigt in deinem Herzen, wo du gesagt hast, ja genau, danach strecke ich mich aus. Genau nach diesem Zeichen der Totenauferweckung. Ich möchte das erleben, dass durch mich Tote auferweckt werden. Und das ist nicht erst an diesem Wochenende bei dir aufgekommen, sondern es war schon in der Vergangenheit. Aber jetzt wurde es nochmal bestätigt durch das, was Bobby gesagt hat. Und ich habe vorher gesehen im Geist, als wir hier im Lobpreis waren, gesehen, wie hier in diesem Bereich hier wirklich dieser Raum der Totenauferweckung ausgegangen ist. Und wenn du einfach, wenn dich das betrifft, und das war wirklich so, Gott hat zu dir geredet in den letzten, ich sag mal, nicht mal 24 Stunden, aber Gott hat zu dir geredet durch das, was Bobby gesagt hat, wirklich bestätigen, jawohl, dieser Raum ist für dich, dann einfach stell dich einfach gerade jetzt dahin. Oh, da ist eine starke, oh, eine starke Kraft. Ah, Vorsicht! Die Orte müssen immer da sein, wo ich bin. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Stell dich einfach, die das betrifft, stell dich einfach da in diesen Raum. Stell dich da in diesen Raum. Ich habe das gesehen, wie das ausgegangen ist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns alle Jesus anbeten. Lass uns alle Jesus anbeten. Das ist jetzt spezifisch für die, die hier stehen. Ihr anderen, richtet einfach euren Blick auf Jesus aus. Weil das sind noch mehr Dinge, die aufgehen im Geist. Es sind noch mehr Räume im Geist, die aufgehen. Aber gerade jetzt für die, die hier stehen, streckt einfach eure Hände aus. Ich werde jetzt diese Kraft freisetzen, diesen Raum über euch freisetzen, als ein Glaubenskontaktpunkt. Und ich sage von heute an, in Jesu Namen, ist dieser Raum der Totenauferweckung offen über eurem Leben. Halleluja. Whoa. Oh. Santa Caramando Corabo, E Caramando Coraba Santa Caramando Corabo Santa da da la la la Mando, E Caramando do do do. Halleluja. Und er wird euch Gelegenheiten geben. Und er wird euch Möglichkeiten geben. Aber ich sage euch, ihr braucht diesen Geist der Kühnheit, herauszutreten und zu sagen, jawohl, das ist meiner. Jawohl, das ist meiner. Den wecke ich auf. Oder die wecke ich auf, das ist meiner. Hier nehme ich meinen Stand ein. Pass auf, ich glaube, dass der Heilige Geist noch meine zweite Dosis gibt über euch allen. Und zwar ist es ein Geist der Kühnheit, der auf euch kommt. Ein Geist der Kühnheit. Oh, in Jesu Namen. Empfang diese Kühnheit. Empfang diese Kühnheit jetzt. Empfang diese Kühnheit jetzt. Fire! Yes, Lord. Und wir danken dir, Herr, dass Totenauferweckung zu einem normalen Zeugnis wird, so wie Heilung von Krebs oder Heilung von Rückenschmerzen oder von Bandscheibenproblemen. Danke, Vater, dass Totenauferweckung ein normales Zeichen wird, Herr. Herr, so wie es in deinem Dienst ein normales Zeichen war, Herr, so wie es im Dienst der ersten Jünger ein normales Zeichen war. Du hast gesagt, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf. Halleluja. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es weiter. Und Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, für diese Zuteilung. Wir danken dir, Herr, für diesen offenen Raum im Geist. Wir danken dir für diese offene Dimension, Herr. Und wir danken dir für all die, Herr, die jetzt in dieser Zeit, gerade in der nächsten Zeit, gerade in der nächsten Zeit. Halleluja. Halleluja. Ist jemand hier, da ist jemand unter euch, der wird in den nächsten 7 Tagen die Gelegenheit haben. In den nächsten 7 Tagen. Ich sage so, denk dran, wenn es passiert, dann denk nicht, oh, ich spüre gerade die Salbung gar nicht. Also hier spürst du die Salbung natürlich stark, aber wenn du dann im Alltag bist und du diese Nachricht bekommst, spürst du vielleicht im ersten Moment nicht die Salbung. Aber du erinnerst dich dran. Du erinnerst dich dran, das ist deine Gelegenheit, kühn zu sein. Halleluja. Innerhalb der nächsten 7 Tage wird es bei jemand sein. Halleluja. Bei anderen wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber es kommt. Es kommt. Halleluja. Gott wird dir Gelegenheiten geben. Denk daran, da ist ein Geist der Kühnheit. Oh, da ist ein Geist der Kraft. Oh, da ist ein Geist der Kraftwirkung. Oh, ein Geist der Kraft. Ein Geist der Kraft. Ein Geist der Kraft. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Lass uns den Herrn anbeten. Komm, lass uns den Herrn anbeten. Korabasanda karamando shada da da da da. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns auf ihn schauen. Halleluja. Offenbarung 21, Vers 1. Richte deinen Blick auf ihn. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, der Wohnort Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja, Halleluja. Die Bibel spricht hier von der neuen Schöpfung, von der neuen Welt, von der Welt der Herrlichkeit Gottes. Und 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, wenn jemand in Christus ist, gehört er bereits zu dieser neuen Schöpfung. Er gehört bereits zur neuen Schöpfung. Er ist bereits Teil dieser neuen Schöpfung. Das heißt, durch uns, die wir das Evangelium glauben, kommt diese zukünftige Welt, von der Offenbarung spricht, diese zukünftige Welt, in der der Tod keine Macht mehr hat, in der es kein Geschrei, kein Schmerz mehr gibt, diese zukünftige Welt wird ins Jetzt dieser Zeit gebracht durch uns, die wir dem Evangelium glauben. Halleluja. Halleluja. Das heißt, wenn zum Beispiel der Arzt gesagt hat, ja, Sie haben Schmerzen und es wird noch eine Weile so bleiben. Zum Beispiel der Arzt sagt, es dauert noch 4 Wochen, bis das soweit verheilt ist. Also dann gibt es da eine Dimension in der Herrlichkeit. Ich habe dir gerade davon vorgelesen. Und da ist es alles bereits vollbracht. Da ist es schon geschehen. In der Dimension der Herrlichkeit ist es schon geschehen. Kein Schmerz ist in der Herrlichkeit Gottes. Und als neue Schöpfung, das ist das Evangelium, als neue Schöpfung in Christus, Christus in uns, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Als diese neue Schöpfung sind wir bestimmt, ein Kanal zu sein, um die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit zu holen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist hier und der Arzt hat dir gesagt, in 4 Wochen müssen sie warten, bis die Schmerzen oder die Beschwerden weg sind. Es dauert viel. Vielleicht hast du dir was gebrochen oder irgendwas. Auf 4 Wochen. Ist es bei dir, weil du so reagierst? Ist es bei ihr? Ist es bei ihr? Okay, komm her. Halleluja. Steh mal auf. Wo hast du die Schmerzen? Ha? Und der Arzt hat gesagt, 4 Wochen dauert es. Und der Arzt hat gesagt, es wäre für immer so. Okay, dafür beten wir auch gleich. Das wird gleich gehen. Ich möchte mal mit 4 Wochen, weil ich hatte ein spezifisches Wort der Erkenntnis. Halleluja. Wer ist das, der Arzt hat gesagt, 4 Wochen dauert es noch. Du, komm schnell her. Komm schnell her. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Halleluja, schnell. Der Heilige Geist ist am weiter sich weiter bewegen. Also komm schnell. Was war bei dir das Problem in den 4 Wochen? Was dauert 4 Wochen? In 4 Wochen soll eine OP sein. Okay, aber ja, der Arzt hat nicht gesagt, in 4 Wochen ist gut. Ach so, durch die OP. Bei dir war das mit den 4 Wochen. Okay, was war das? Muskelfaserriss. Und der Arzt hat gesagt, das dauert 4 Wochen, bis es wieder gut ist. Du hast da Schmerzen jetzt. Akut. Okay, pass mal auf. Lass mich mal einfach mal kurz demonstrieren, wie die neue Schöpfung die Zukunft ins Jetzt holt. Am Dienstag ist passiert, die Ärzte haben gesagt, es dauert noch 4 Wochen, bis ist es geheilt, ist auf natürlichem Weg. Aber weißt du, in der Herrlichkeit Gottes ist es alles schon passiert. Und in dem Namen Jesus nehme ich jetzt im Raum des Geistes deinen Körper in diese Dimension der Herrlichkeit hinein, den gesamten Muskel, die Muskelfaser. Ich nehme es im Bereich der Herrlichkeit in diese Dimension hinein und ich sage jetzt, diese Heilung kommt aus der Zukunft dieser Welt ins Jetzt dieser Zeit. In Jesu Namen, ich setze jetzt diese Zeitverkürzung frei, verkürzt, nicht in 4 Wochen, nicht in 3 Wochen, nicht in 2 Wochen, nicht in 1 Woche und auch nicht erst in 1 Tag. Und ich sage nicht in 1 Stunde und nicht in 1 Minute, sondern jetzt empfang es. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Holt sie hoch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Beweg mal das Bein. Wie ist es? Ist weg. Halleluja. Amen. Amen. Bist sicher? Halleluja, ja. Amen. Halleluja. Keine Show oder irgendwas. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, das ist die Autorität der Söhne Gottes, die Zukunft ins Jetzt zu holen. Und jetzt zu dir. Weil du hast gesagt, bei dir hat der Arzt gesagt, im Bauch, das wird nie wieder gut werden. Schau, ganz einfach. Wir alle werden eines Tages, wenn unser Körper stirbt, in der Herrlichkeit Gottes sein, endgültig ungetrübt. Aber diese Herrlichkeit, die wir eines Tages alle erleben werden, diese Herrlichkeit kommt durch die Autorität der Söhne ins Jetzt. Das heißt, im Himmel ist es schon geheilt. Amen. Im Himmel ist es schon vollbracht. Wer ist alles hier und du hast eine unheilbare, medizinisch gesehen unheilbare Krankheit, wo die Ärzte gesagt haben, das wird sie das den Rest ihres Lebens begleiten. Vielleicht ist es sogar eine lebensbedrohliche Krankheit, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Ärzte gesagt haben, medizinisch gesehen ist es nicht denkbar, dass es hier in diesem Leben wieder gut wird. Weißt du, alles, was es braucht, ist ein Zeitverkürzungswunder. Amen. Alles, was es braucht, ist ein Zeitverkürzungswunder. Richtig? Vielleicht gehst du in 40 Jahren zum Herrn oder in 30 oder in 20 oder in 50 oder in 100 oder in wie viel auch immer. Dann wirst du definitiv dieses Problem nicht mehr haben, weil in der Herrlichkeit gibt es es nicht. Aber ich sag dir, in der Herrlichkeit ist es jetzt bereits Realität. Und als neue Schöpfung sind wir bereits mit der Herrlichkeit Gottes verbunden. Amen. Wir sind im Raum des Geistes bereits da. Das heißt, wir haben die Autorität, die Zukunft ins Jetzt zu holen. Amen. Komm, gib mir mal deine Hand. Halleluja. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, Herr, wie im Himmel, so auf Erden, jetzt. Nicht irgendwann, sondern jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Wer von euch hat eine solche Diagnose? Streck mal deine Hand aus. Pass auf. Halleluja. Wir machen jetzt Folgendes. Halleluja. Puh. Oh, Gott wirkt an dir, meine Schwester. Halleluja. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Steh mal auf. Beweg mal. Wie ist es denn jetzt? Aber es ist leichter als geworden. Halleluja. Warte noch eine halbe Minute, bis es vollends gesagt ist. Also auf alle, die dir jetzt ihre Hand gehoben haben, ich möchte gern, dass jemand einfach um euch herum, einfach auf euch kurz zugeht. Wir sind schon da, ehrlich gesagt. Wir sind schon in, du hast es gerade schon gesehen hier, wir sind in dieser göttlichen Zeitmaschine. Deine Zukunft, was für die Welt Zukunft ist, kommt ins Jetzt. Amen. Christus in uns, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Diese Zeitmaschine wird aktiviert durch die Söhne der Herrlichkeit. Das heißt, alle die hier im Raum sind und du bist ein Sohn der Herrlichkeit, schau mal um dich herum, wo jetzt eine Hand gehoben ist. Geh einfach auf jemanden zu, ganz schnell. Mach noch nichts. Wir machen das alle gemeinsam. Wir wollen, dass es ein geschützter Rahmen ist und mach da wirklich nur das, was ich sage, ganz konkret. Aber geh einfach auf jemanden zu, der jetzt seine Hand gehoben hat. Halleluja. Ja. Halleluja. Okay, geh auf jemanden zu. Wenn jemand bei dir steht, nimm deine Hand runter. Da sind noch ein paar Hände. Wenn du deine Hand gehoben hast und es steht noch niemand bei dir, dann dreh dich einfach um und schau, wo jemand anders seine Hand gehoben hat. Und dann geht einfach aufeinander zu, wenn es zu viele sind. Ja? Aber dreh dich einfach um mit der Hand oben und schaut, wo jemand da ist, der einfach seine Hand gehoben hat. Und dann geht einfach aufeinander zu. Okay? Schaut einfach nach, haltet nach jemand anders ausschau, der auch seine Hand gehoben hat. Da hinten sehe ich noch eine Hand. Und da hinter dir ist gleich noch jemand, der eine Hand gehoben hat. Also geht einfach aufeinander zu. Das sind zwei, die ganz nah ineinander sind. Du musst einfach nur dich umdrehen, dann siehst du jemand anders hinter dir. Okay. Halleluja. Okay, ihr müsst selber Ausschau halten, dass jemand bei euch ist. Ihr seid verantwortlich. Okay. Gut. Okay, pass auf, ihr auf der Empore, überall steht jemand. Gut, jetzt Achtung. Göttliche Zeitmaschine. Es gehört. In der Herrlichkeit Gottes gibt es keinen Schmerz. Keine Träne, kein Leid, kein Tod, keine Krankheit. Das ist die Zukunft von uns allen. Der neue Himmel, die neue Erde. Wenn jemand in Christus ist, ist die Basisübersetzung von 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zu dieser neuen Schöpfung. Das heißt, wir sind bereits da. Und wir holen jetzt die Zukunft für diese Menschen ins Jetzt. Deswegen ganz schnell, ich möchte einfach, dass du diese Person fragst, und sagst, was muss sich in deinem Körper ändern, damit du geheilt bist? Was muss sich ändern? Vielleicht sagt er sogar, ja, der Arzt hat gesagt, es dauert so und so lang. Dann weißt du auch, wie du beten musst, einfach aus diesem Zeitpunkt in der Zukunft ins Jetzt. Wenn er sagt, der Arzt hat gesagt, das wird nie wieder gut, dann ist es das Gleiche. Wir machen einfach Zeitverkürzung. Wir holen es aus der Zukunft ins Jetzt. Die Kräfte der zukünftigen Welt bringen die Zukunft ins Jetzt. Sie bringen die Zukunft ins Jetzt. Halleluja. Halleluja. Okay, Moment, noch nicht beten, noch nichts machen, noch nichts machen. Halleluja, noch nichts machen. Jetzt weißt du, was der Punkt ist. Jetzt pass auf. Wenn es einen Ort gibt, wo es einfach Sinn macht, die Hand aufzulegen, dann kannst du das tun. Wenn es das nicht gibt, leg einfach die Hand auf den Kopf von der Person, frag sie, ob das okay ist. Und dann leg einfach die Hand auf. Und dann lasst uns jetzt mal alle zusammen in Sprachen beten. Weil wer in Sprachen redet, der baut sich selbst. Da wird diese Dimension im Geist aufgerührt. Halleluja. Bet in Sprachen, bet in Sprachen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Raum der Zeitverkürzung. Ich danke dir für diese Dimension in der Herrlichkeit, wo das Zukünftige ins Jetzt kommt. Wo das, was der Arzt gesagt hat, was ferne Zukunftsmusik ist, oder was sogar erst in der zukünftigen Welt eigentlich medizinisch gesehen möglich ist, wo das ins Jetzt kommt. Ich danke dir, Herr, für diese Zeitmaschine, diese göttliche Zeitmaschine, in der diese Zeit verkürzt wird. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, der Zeitpunkt der kompletten Heilung, der kompletten Befreiung, der kompletten Wiederherstellung, wir holen ihn jetzt aus der zukünftigen Welt ins Jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt gibst du einen kurzen Befehl und sprichst rein und sagst so, Knie, komm in die Ordnung Gottes, gemäß seiner Schöpfungsordnung. Sag Schulter, komm in die Ordnung Gottes. Ohren, kommt in die Ordnung Gottes. Krebstumore, löst euch jetzt auf. In Jesu Namen. Organe, kommt in die Ordnung Gottes. Knochen, Bandscheiben, Wirbel, kommen in die Ordnung Gottes. So wie in der göttlichen Schöpfungsordnung. So hier auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Aus der Herrlichkeit ins Jetzt. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Bete nichts anderes, keine langen Gebete, sondern gib den Befehl. Es kommt ins Jetzt dieser Zeit. Aus der Zukunft ins Jetzt dieser Zeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Da ist es. Empfang dein Wunder. Empfang deine Heilung. Empfang dein kreatives Wunder. In Jesu Namen. Ohren öffnen sich. Augen öffnen sich. Organe, Herzen, Nieren funktionieren normal. Tumore lösen sich auf. Knoten lösen sich auf. Bandscheiben kommen an ihren Platz. Wirbel kommen an ihren Platz. Nerven, die durchgetrennt waren, kommen wieder zusammen. Muskeln, Sehnen, Nerven, Bänder kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, jetzt empfangen. Da ist es wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt auf drei, wenn ich bis drei zähle. Und es gibt irgendetwas, weißt du, du hattest vielleicht Schmerzen, vielleicht spürst du sogar noch den Schmerz, aber es spielt keine Rolle. Ich zähle bis drei und dann tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest oder es nicht ohne Schmerzen tun konntest. Du bewegst etwas oder du schnackelst an deinem Ohr oder du schaust mit den Augen in die Ferne oder ins Licht, wenn du einen Schleier hattest. Was auch immer, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest und woran du, wo du einfach Ausschau hältst nach deinem Wunder. In Jesu Namen, wenn ich bis drei zähle, Achtung, mach dich bereit. Eins, zwei, drei, jetzt bewege es, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du nicht rennen konntest, dann renn. Wenn du nicht springen konntest, dann spring. Wenn du nicht hüpfen konntest, dann hüpf. Wenn du nicht deine Knie beugen konntest, dann beug deine Knie. Wenn du nicht deine Zehen bewegen konntest, beweg deine Zehen. Halleluja, das sind kreative Wunder überall im Raum. In Jesu Namen, der Himmel kommt auf die Erde. Halleluja, Halleluja, Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben. Das sind so viele Wunder im Raum. Danke, Jesus. Halleluja! Oh, lass uns Jesus die Ehre geben! Halleluja! Halleluja! Und ich weiß, nicht alles kann man sofort testen, ist ganz klar. Manche Sachen muss der Arzt testen oder du musst es über die Wochen sehen, über die Tage sehen. Schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Das ist unsere Wunder-E-Mail-Adresse. Schreib einfach, was sich verändert hat. Aber ich möchte jetzt sehen, jetzt hier schon spontan, sofort. Wer kann sagen, bei mir die Schmerzen, die Bewegungseinschränkung, die Einschränkung beim Hören, beim Sehen oder was auch immer, ist zu 100% oder zumindest zu 80% verschwunden. Wink einfach mehr mit deiner Hand. Wink mit deiner Hand, wenn es bei dir der Fall ist. Hier ist jemand, wo da hinten, da hinten, da. Halleluja, wink einfach mit deiner Hand. Da hinten überall, auf der Empore sind da auch welche. Ja, danke Jesus. Lass uns Jesus Ehre geben für all diese Wunder. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Die zukünftige Welt kommt ins Jetzt. Jetzt Achtung, ganz schnell. Alle die, die sagen können, wow, bei mir, der Schmerz ist weg, die Bewegungseinschränkung ist weg, das Ohr ist offen, die Augen sind offen. Einfach komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ganz schnell, wir wollen einfach hören, was passiert ist. Komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ganz schnell, kommt einfach nach vorne, wenn du ein Zeugnis hast, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell, komm mal zu mir hier hoch. Halleluja. Wow, Gott hat dich mächtig berührt, das kann ich sehen. Halleluja. Was ist passiert, Mensch? Ich hatte eine Achsenfehlstellung und... Eine was? Eine Achsenfehlstellung. Achsen? Alles schon von der Hüfte an, oder? Ja, so von da. Ja, auch Iliosakralgelenk und so. Wie lange war das denn schon? Schon immer eigentlich, aber... Von Geburt an praktisch? Schmerzen waren ganz schlimm. Wie lange waren die Schmerzen ganz schlimm? Also die letzten 2 Jahre richtig schlimm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß war der Schmerz? Also heute jetzt... 8 auf jeden Fall. Also sehr stark. Und was ist jetzt passiert? Also jetzt habe ich vielleicht noch 2, aber die Bewegungseinschränkung ist weg. Halleluja. Was konntest du nicht machen? War unmöglich. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Come on. Lass uns hier stehen. ADHS hatte ich auch noch und ich sage jetzt einfach, das ist auch weg. Das kann ich ja nicht so schnell sagen. Ja. ADHS. Amen, da glauben wir dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Wer hat noch ein Zeugnis? Kommt einfach nach vorne, wenn du ein Zeugnis hast, was passiert ist. Guten Tag. Ich war vor 2 Wochen beim Orthopäde. Er hat über die Gnoarthrose. Was? Er hat eine Diagnose Gnoarthrose gemacht. Arthrose, Kniearthrose. Gnoarthrose. Knochen. Geschädigt. Und der Knorpel. Die Schmerzen. Und also jetzt spüre ich die Leichtigkeit dort. Also, keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Wer möchte noch ein Zeugnis geben? Kommt einfach schnell nach vorne. Genau. Erzähl einmal, was passiert ist. Ja, also ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle hinten. In deinem Alter? Ja, leider. Und ja, ich kann mich jetzt wieder so nach hinten bewegen. Wow, das ging vorher nicht. Beug dich mal nach unten. Und wieder nach oben. Und nach hinten. Halleluja. Ja, also vorher hatte ich nur Schmerzen bei der Bewegung. Vorher hattest du Schmerzen? Ja, genau. Und jetzt habe ich nur noch Schmerzen, also den Nerv runter in den Fuß. Das schmerzt noch ein bisschen. Rücken ist nichts mehr. Okay, pass mal auf. Glaubst du, dass das in der Herrlichkeit Gottes auch nicht mehr da ist? Amen. Schau einfach mal auf Jesus. Amen. Beweg mal das Bein. Gut. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wir holen die Zukunft ins Jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Wer möchte noch ein Zeugnis geben, was jetzt passiert ist? Ganz schnell, komm einfach ganz schnell nach vorne. Du kannst auch gern von der Empore runterkommen. Da waren auch einige, die was erlebt hatten. Einfach ganz schnell erzählen, was passiert ist. Ist noch jemand? Ja, komm her, schnell, schnell. Ihr könnt schon, wenn ihr noch ein Zeugnis habt, kommt einfach gleich nach vorne, dann dauert es nicht so lang. Mein Rücken, Bandscheiben, immer wieder, es wurde gesagt, es bleibt so, fertig. Die Ärzte haben gesagt, es bleibt für immer so. Abnutzung, ja. Okay, und du hattest Schmerzen da, oder? Ich hatte jetzt die letzten Tage wieder Schmerzen, ja. Auf der Skala von 1 bis 10, wie groß waren die? 3. Also nicht so stark. So ein bisschen. Ja. Und jetzt? Weg. Halleluja. Beug ihn mal runter. Und wieder hoch. Alles gut. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. War noch ein Zeugnis irgendwo? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass jemand hier ist und du hast es vielleicht noch gar nicht realisiert, aber es ist tatsächlich so, dass Gott dein Ohr geöffnet hat. Da war so eine Dumpfheit auf dem Ohr. Vielleicht konntest du es hier schlecht testen, weil es um dich rum eh laut ist und irgendwie so dumpf ist. Aber Gott hat dein Ohr geöffnet. Bei dir? Ach so, noch nicht. Okay, aber das passiert noch. Bei dir? Ja, ja, komm mal her, erzähl mal. Gleich 2. Bei dir auch, oder wie? Bei dir? Was ist bei dir passiert? Ich hatte als Kind einfach schon eine Ohren-OP und ich habe als Kind schon sehr schlecht gehört. Und jetzt wurde für mich gebetet und das ist nicht weg jetzt. Also es ist jetzt wieder, ja. Das heißt, du kannst völlig normal hören. Da hattest du Hörgeräte gehabt auch? Das hattest du nicht. Aber du hast es gemerkt, es war so dumpf. Ja, also mehr auf dem Ohr, weil ich auf dem Ohr operiert wurde. Und jetzt fühlt es sich ganz anders an. Jetzt ist ganz klar, wenn ich jetzt so mache, ist klar. Ja, es ist heller, also es ist ja. Halleluja, danke Jesus. Guck, ich wusste es. Ich wusste es, dass es passiert ist. Halleluja, danke Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Super. War das bei dir auch mit dem Ohr? Gestern Abend hatte er ein Wort für mich. Gott hat zu ihm gesagt, es ist jemand da, die hat Probleme mit dem Kehlkopf. Ich habe immer vor Gott gesungen seit meinem 6. Lebensjahr. Und irgendwann, ja, ich singe als Solistin in einem großen Gospelchor. Wir hatten 5 Brautpaare da. Klar, oh, Happy Day muss immer sein. Ich vor, Mikrofon, Stimme weg. Wann war das? Vor 2,5 Jahren. Also ich habe da nicht mehr Solo gesungen. Es ging einfach nicht. Ich habe es mich auch nicht mehr getraut so. Du konntest nicht mehr richtig singen dann? Das war das Wort, das ich gestern hatte. Ich hatte das Wort, dass jemand da ist mit dem Kehlkopf, deswegen Probleme hat mit dem Singen. Und das warst du? Ja. Und ich habe jetzt seit fast 2 Jahren am Mittwoch in der Probe das erste Mal wieder Mikro in der Hand gehabt. Es ging. Und das war so die Bestätigung und das Wort, weil ich immer gekämpft habe und gesagt, ich singe für dich und ich singe für dich und ich singe wieder für dich. Und immer, ich habe das proklamiert. Hast du heute Morgen gesungen? Ich habe gestern Abend gesungen, bis ich zu Hause war hinter Tübingen. Und du hast gemerkt, die Stimme ist wieder voll da. Ganz genau. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Lasst uns ihm die Ehre geben dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Komm, gib mal Jesus nochmal die Ehre. Weißt du, es sind so viele Dinge im Geist. Oh, die passieren, während er die zukünftige Welt ins Jetzt holt durch die Söhne und Töchter Gottes. Ich glaube auch, dass jemand hier ist und wenn du hast es vielleicht auch noch nicht getestet, aber es ist so, wenn du wirklich ins Licht schaust, dann merkst du, dass der Schleier, der vorher da war, du hattest einen Schleier vor den Augen, grauer Star oder sowas ähnliches oder grüner, was auch immer für ein Star, Amsel, Drossel, Fink und Star, auf jeden Fall, da war ein Schleier vor deinen Augen. Und wenn du jetzt ins Licht schaust, dann stellst du fest, dass der Schleier weg ist. Wer ist es? Du musst einfach mal da am besten hier in so einen Scheinwerfer gucken, dann kannst du es am besten sehen. So im Dunkeln siehst du schlecht da hinten. Ne? Okay? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Du musst es testen. Okay? Halleluja. Halleluja. Ja, da hinten ist schwierig zu sehen. Okay, ja. Gut, test es. Sag mir Bescheid. Sag mir Bescheid. Test es einfach. Schau irgendwo hin, wo wirklich richtig das Licht ist und dann wirst du es wissen. Preist den Herrn, ihr Lieben. Ihr dürft euch an eurem Platz setzen. Halleluja. Und ihr könnt das Pult runternehmen. Halleluja. Ja, jetzt Halleluja. Danke, Jesus. Bist du nicht froh, in der Gegenwart Gottes zu sein? Halleluja. Lass uns mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus geben. Mal wirklich. Ich sage euch, unser Lobpreisteam macht wirklich gewaltige Fortschritte in letzter Zeit. Das ist Hammer. Die Sounds werden immer besser, immer mehr im Geist. Das ist wirklich der Hammer. Ich bin echt begeistert. Also wenn du hier bist vielleicht und du spielst ein Instrument oder du singst richtig gut und du möchtest einfach gerne mit Glory Live Music aufbauen, dann wend dich einfach an Irina, meine Frau. Sie leitet den Lobpreis und dann wir können dich brauchen. Du hast ja gehört, es gibt neue Instrumente, Geige. Ich weiß nicht, war heute Nachmittag auch Geige, heute Morgen. Genau, Geige, was auch immer. Vielleicht spielst du, keine Ahnung, Tuba oder sonst was oder Alphorn oder mit so einem langen Horn. Ne? Wir haben hier viel Platz, kannst du dann die Bühne runter. Was auch immer. Ja, wenn du das auf dem Herzen hast, einfach da wirklich die Herrlichkeitsmusik voranzubringen, dann einfach wend dich an Irina, sag ihr Bescheid und dann schaut sie, wie sie dich einbauen kann und wie du einfach freigesetzt werden kannst. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte gerne heute Nachmittag euch ganz kurz eine Botschaft weitergeben. Ich habe letzten Sonntag auch schon darüber gesprochen, aber es ist so stark auf meinem Herzen, diese Vision, die ich vor einigen Jahren hatte, ist schon einige Jahre her. Ich habe es nochmal nachgeguckt in meinem Visionsjournal. Es war genauer gesagt 2012, also ist schon tatsächlich 12 Jahre her. Aber da hatte ich diese Vision und irgendwie ist in letzter Zeit diese Vision wieder ganz neu, so richtig aufgepoppt vor meinem inneren Auge. Und ich glaube, das hängt damit zusammen mit der Zeit, in der wir jetzt leben. Ja, Gott, weißt du, manche Visionen, das heißt ja, in Habakuk 2 heißt es ja, halte Ausschau, was Gott zu dir sagt. Und dann, was er dir sagt, das schreib auf. Ja. Und dann heißt es ja, manchmal wird es sich ein bisschen hinziehen, aber es wird gewiss zustande kommen, ja, weil Gott geredet hat. Ich empfehle dir das, wenn Gott zu dir spricht, dir Dinge zeigt, dir Visionen gibt, schreib auf, was er gesagt hat. Nicht alles ist für morgen. Manches ist sogar nicht mal für übermorgen. Sondern manches ist vielleicht für irgendwann später, aber wenn er geredet hat, es wird zustande kommen. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, jetzt ist die Zeit und es ist interessant, ich habe jetzt gerade, weil ich hatte das schon Anfang des Jahres, ich hatte ja dieses Wort, die uns mitverfolgen, also im positiven Sinn verfolgen, die haben das schon mitbekommen, dass mein Wort für 2024 war, es ist Zeit für Offensive. Amen. Es ist Zeit für Offensive. Israel ist Gottes Zeiger auf der Weltenuhr. Und ihr Lieben, ich glaube immer noch nach wie vor, die Zeit für Offensive ist in Israel. Beziehungsweise in Israel ist die Zeit für Offensive. Israel ist immer das im Natürlichen, was für uns im Geist gilt. Und für Israel ist Offensive dran und die Mächte der Finsternis wollen das natürlich stoppen und verhindern und so weiter. Und wie gesagt, es geht jetzt mir hier nicht um irgendwelche politischen Sachen oder so, sondern es geht einfach darum, im Geist ist es Zeit für Offensive. Amen. Sag mal, Zeit für Offensive. Und wenn du liest im Buch Nehemia, ja, Nehemia war ein Mann Gottes, der am Hof von Kyros lebte, aber einen Blick hatte für das, was in Jerusalem und in seinem Heimatland Israel, aus dem er vertrieben war, geschah. Und er schaute sich Jerusalem an in seiner Lebenszeit. Er schaute sich an, wie Jerusalem aussah. Und er stellte fest, wow, diese Stadt, sie haben sie mit Feuer verbrannt. Die Mauern sind zerstört. Sie liegen da nieder. Die Stadt liegt sozusagen hilflos da. Und jeder Feind kann praktisch einfach drüber steigen und tun und machen, was er möchte. Eigentlich ein erbärmlicher Zustand. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, diesen Zustand zu verändern. Amen. Und was hat er gemacht? Er ist nach Jerusalem gekommen und er hat sich ein Team von Leuten gebaut und ein Team von Leuten zusammengerufen und sie haben gemeinsam diese Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Wie von euch glauben, dass es Zeit ist, aufzubauen? Amen. Weißt du, wenn du momentan auf den Leib Christi schaust, vielleicht in deiner Stadt oder in deiner Region oder in deinem Land und du schaust dahin an so vielen Stellen, in so vielen Regionen, an so vielen Orten und ich höre das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, dann sagen sie mir, ja, bei mir vor Ort, da gibt's gar nichts. Das sind einfach nur so ein paar versprengte Christen, die irgendwie schon an Jesus glauben, aber irgendwie da tut sich nichts Richtiges. Die paar, die es gibt, die sind vielleicht noch untereinander verstritten und die anderen sind mit Religiosität zugedeckt oder was auch immer. Und es ist wie wenn dieser Leib Christi wie so eine Wüste wäre an vielen Stellen. Und wie gesagt, ich will hier nichts negativ reden, sondern es ist einfach realistisch gesehen, ist es an vielen Stellen noch so. Amen. Aber ihr Lieben, das ist nicht so, damit es so bleibt. Sag mal, es ist nicht so, damit es so bleibt. Sondern Gott hat einen Plan. Und jetzt pass auf, was er mir vor 12 Jahren gezeigt hat in dieser Vision. Es war eine starke Vision, die ich hatte. Und in dieser Vision habe ich gesehen, wie an ganz unterschiedlichen Orten, in Regionen, in Städten, in Dörfern, an ganz unterschiedlichen Orten sind hungrige Söhne der Herrlichkeit aufgestanden. Amen. Söhne sind übrigens immer Frauen und Männer, nur dass ihr es wisst, ja. Halleluja. Wir sind nicht frauenfeindlich oder irgendwas, ja, sondern bei uns sind alle inkludiert, auch wenn wir keinen Schluck aufmachen beim Reden, aber Amen, oder grunzen zwischendurch oder so. Nein. Halleluja. Aber ich habe im Geist gesehen, wie an unterschiedlichen Orten, weißt du, Gott hat einen Hunger ausgegossen. Der Bobby hat gestern Abend davon gesprochen. Das Erste, was Bobby sagte, als er bei mir im Auto saß, als wir ihn abgeholt haben zum Essen gehen, das Erste, was er sagte, war, vor 2 Wochen hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, ich fache die Flammen des Hungers an in Deutschland. Amen. Ich fache die Flammen des Hungers an in Deutschland. Und ihr Lieben, das glaube ich von ganzem Herzen. Weil Gott gießt einen Hunger aus auf Söhne und Töchter Gottes, die sagen, hey, so wie Nehemia damals, die sagen, hey, das kann nicht der Zustand des Volkes Gottes sein. Das Volk Gottes ist nicht dazu bestimmt, besiegt da niederzuliegen, mit offenen Mauern für den Feind, mit Zerstörung in ihrer Mitte, sondern das Volk Gottes ist für was anderes bestimmt. Wenn ich in der Bibel nachlese, dann ist etwas anderes auf dem Herzen Gottes. Da ist etwas anderes im Plan Gottes für den Leib Christi. Und dieser Plan ist so herrlich und so mächtig und so gewaltig, dass kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Halleluja. Amen. Das heißt, Gott erweckt einen Hunger in unseren Herzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du hier bist. Du bist hier, weil du einen Hunger in deinem Herzen spürst. Weil du sagst, hey, da muss noch mehr sein. Hey, da muss noch eine andere Dimension sein. Hey, Gott will etwas tun in meiner Stadt. Gott will etwas tun in meiner Region. Gott will etwas tun in meinem Land. Amen. Und das habe ich in dieser Vision gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Hunger auf Söhne und Töchter kam in unterschiedlichen Orten. Und das Nächste, was ich gesehen habe, war, dass diese Söhne und Töchter, die hungrig waren, wirklich nach der Herrlichkeit Gottes, nach dem, was das Wort sagt, Johannes 14:12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe, sagt Jesus, und noch größere darüber hinaus. Amen. Und dieser Hunger kam auf diese Söhne und diese Töchter. Und dann habe ich gesehen in dieser Vision, wie sie zusammengezogen wurden. Das heißt, sie haben sich verbunden. Und ich habe erst hinterher das studiert, auch in der Bibel. Weißt du, das biblische Wort für Gemeinde. Wer von euch weiß, was das biblische Wort für Gemeinde ist im Neuen Testament, das griechische Wort? Okay, ihr seid gut. Halleluja. Amen. Einige sind schon länger als 2 Tage gläubig. Halleluja. Weißt du? Ekklesia, ja. Ekklesia ist das griechische Wort. Und dieses griechische Wort heißt übersetzt, wörtlich heißt es die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und als Jesus dieses Wort gebraucht hat vor 2000 Jahren, da hat es noch nicht die Bedeutung, die es heute hat in unterschiedlichem Kontext, diese Bedeutung von Gemeinde, so wie wir uns das heute vorstellen, oder Kirche oder irgendwas, sondern damals im antiken Kontext war das nichts anderes als die Versammlung der volljährigen, wehrfähigen Männer in einer griechischen Stadt, einer griechischen Polis. Ja, das waren so Stadtstaaten. In Griechenland hatten sie so Stadtstaaten, so kleine Staaten für sich. Und einmal im Jahr, glaube ich, war es, oder manchmal auch öfters, je nach Situation, haben sie in diesen Stadtstaaten alle Wehrfähigen, beziehungsweise die jungen Männer, die bereits Wehrdienst geleistet hatten, haben sie zusammengerufen, nicht nur die Jungen, auch die Älteren, alle die Männer, die schon Wehrdienst geleistet hatten, sie haben sie zusammengezogen an einem Ort, sie wurden rausgerufen und gesagt, so, jetzt ist wieder Ekklesia. Und dann hat sich die Ekklesia versammelt, die Herausgerufenen haben sich versammelt am zentralen Platz der Stadt. Und dort wurden die Entscheidungen getroffen für die Politik der Stadt. Mit anderen Worten, diese Ekklesia, die Jesus vor Augen hatte, als er damals Matthäus 16, 18 zum ersten Mal wirklich von dieser Ekklesia sprach. Ja? Wer von euch kennt Matthäus 16, 18, wo es heißt, auf diesen Fels werde ich meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden sie manchmal überwinden, nein, nicht überwinden. Amen. Mit anderen Worten, Jesus hat von einer Gemeinschaft von herausgerufenen Söhnen und Töchtern gesprochen, die Regierungsautorität ausgeübt haben oder ausüben über ihre Stadt oder über ihre Region, und die Pforten der Hölle haben keine Chance gegen sie. Amen. Kannst du das sehen? Weißt du, wie wäre es, wenn es in jeder Stadt, in jeder Region, in jeder Nation eine Ekklesia gäbe, die diese Regierungsautorität im Namen Jesus, im Sinne Jesu wahrnimmt? Ich sag dir, das ist das alles Entscheidende. Also daran entscheidet sich Wohl und Wehe einer Region und einer Nation. Weißt du, die entscheidenden Entscheidungen werden nicht im Bundestag getroffen oder im Kanzleramt oder so irgendwas. Da werden auch Entscheidungen getroffen, aber davor werden die viel wichtigeren Entscheidungen werden getroffen in der Ekklesia. Amen. Weil Jesus hat von seiner Gemeinde als dieser Regierungsversammlung gesprochen. Er hat ganz bewusst diesen Begriff genommen. Er hätte auch einen anderen Begriff nehmen können für seine Gemeinde. Aber er hat ganz bewusst gesagt, diese Ekklesia, das habe ich vor Augen. Das heißt, als Jesus sagte, auf diesen Fels werde ich meine Ekklesia bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, da hat er nicht irgendeinen versprengten Haufen von irgendwie schwachen, zerspaltenen, verstrittenen, geschwächten, ungläubigen, zweifelnden Leutchen vor Augen, die nichts bewirken, sondern er hatte genau das vor Augen, was sie damals in den griechischen Stadtstaaten praktizierten, nämlich eine Versammlung von Leuten, die Gott herausgerufen hat aus ihrem bisherigen Umfeld und hat sie zusammengezogen, um gemeinsam Regierungsautorität über eine Region und einer Nation auszuüben. Amen. Und genau das habe ich damals in dieser Vision gesehen. Ich hatte das damals noch nicht studiert mit Ekklesia, als ich diese Vision hatte, das habe ich erst später. Aber ich wusste sofort im Geist, als ich gesehen habe, wie diese Söhne und Töchter zusammengezogen wurden, wusste ich sofort, hier bilden sich Zentren der Herrlichkeit. Und von dort geht Regierungsautorität aus. Weißt du, die Regierungsautorität über eine Region, über eine Nation, ist in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Nicht im Parlament, nicht auf der Polizeiwache oder auf dem Gericht oder sonst irgendwo, sondern die Regierungsautorität über eine Region oder eine Nation ist in der Herrlichkeit. Schau mal, ganz am Anfang, als die Welt geschaffen wurde, heißt es, Chaos war über der Welt. Die Welt war Chaos. Aber der Geist Gottes die Wolke der Herrlichkeit schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Und was passierte? Ja, so ganz allmählich. Gott sagt, es werde Licht. Und so ganz allmählich wurde es so langsam heller. War so ein Dimmer, der ging langsam an. Nein. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Warum? Weil die Regierungsautorität in der Herrlichkeit Gottes ist. Amen. Und wo Zentren der Herrlichkeit sind, wo Söhne und das, schau, der Zusammenhang ist ganz einfach. Wo Söhne und Töchter Gottes hungrig sind, wo sie sich miteinander verbinden, entstehen Zentren der Herrlichkeit, weil Hunger zieht die Herrlichkeit Gottes runter. Hunger und Glaube. Amen. Alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt, wird euch werden, heißt es Matthäus 21, 22. Es ist immer Hunger und Glaube, beides. Ja? Nicht nur Hunger, oh Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, sieh unser dürres Land. Oh, oh, oh. Kannst du depressiv werden auf die Dauer, wenn du das zu lang singst? Ja, weil du immer nur die Dürre siehst. Aber zum Hunger muss der Glaube kommen. Amen. Ja, es ist vollbracht. Jawohl, wir sind eine neue Schöpfung. Jawohl, das Zukünftige, die Herrlichkeit der zukünftigen Welt kommt ins Jetzt dieser Zeit. Amen. Und wo wir uns in dieser Entschiedenheit versammeln, und das habe ich in dieser Vision gesehen, wo wir uns in dieser Entschiedenheit versammeln, werden wir befähigt, Regierungsautorität auszuüben. Amen. Und plötzlich geschieht, was wir sagen. Amen. Über unsere Region, über unsere Stadt, über unsere Nation. Plötzlich ist da ein Bollwerk. Es ist nicht umsonst so, dass es in 1. Timotheus 3, 15 heißt, wo Paulus zu Timotheus sagt, es ist gut, wenn du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, welches die Gemeinde ist, nämlich der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Mit anderen Worten, diese Ekklesia, die Jesus auf dem Herzen hatte, als er davon gesprochen hat in Matthäus 16, 18, diese Ekklesia ist eine Festung sozusagen in einer Region und in einer Nation, an der der Teufel nicht vorbeikommt. Wie von euch wollen lieber in einer Region oder in einer Stadt leben, in der es eine Herrlichkeitsfestung gibt und von der Regierungsautorität ausgeübt wird im Namen Jesus, als in einer Stadt zu leben, wo einfach es nur so ein paar versprengte, armselige Häuflein gibt, die nicht wissen, wer sie sind in Christus? Ich kann dir eine Empfehlung geben. Schau, ich mach's ganz konkret und praktisch, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass daran das Schicksal sich entscheidet, auch für unsere Zukunft. Weißt du, du kannst jetzt, wenn du schaust, du kannst so vieles sehen, weißt du, was in unserem Land schief läuft, auch aus der Sicht Gottes und wo gegen die Gesetze Gottes und die Gebote Gottes verstoßen wird und Gesetze gemacht werden, die dem Willen Gottes widersprechen und so weiter. Und du kannst anfangen, depressiv zu werden oder zu lamentieren oder zu schimpfen oder was auch immer deine Reaktion ist. Die einen jammern, die anderen schimpfen, die einen sind wütend, die anderen sind traurig, was auch immer. Verstehst du? Aber das wird nichts verändern. Aber ich sag dir, wenn es in einer Nation diese Zentren gibt, das habe ich in dieser Vision gesehen, von hungrigen Söhnen und Töchtern, die sich zusammenziehen lassen und die ein solches Zentrum der Herrlichkeit bilden, dann macht es allen Unterschied der Welt. Und all die Breschen, die in der Mauer sind, werden vermauert, so wie zur Zeit Nehemias. All die Schwächen sozusagen der Verteidigung werden vermauert. Da ist eine Festung in dieser Region. Amen. Weißt du, hast du dich mal gefragt, einfach nur so, ob es da vielleicht einen Grund gibt, als jetzt, das ist jetzt schon 2 Jahre her, als Russland die Ukraine angegriffen hat und jeder Militärexperte hat gesagt, 2 Wochen, 3 Wochen, dann haben sie Kiew eingenommen, die Russen. Ja. Und vielleicht noch ein paar Wochen mehr und dann ist die Ukraine platt. Und jetzt, 2 Jahre später, ist Kiew immer noch frei, beziehungsweise es war ja so, sie waren ja kurz davor, es einzunehmen. Sie sind ja kurz bis vor Kiew gekommen. Aber plötzlich, weißt du, und wenn du das so siehst, was da passiert ist, ich meine, du kannst die Berichte lesen, ja, dann gab es ja so russische Panzerkolonnen, die fuhren da auf, riesenlange Straße, aber die sind einfach nicht weitergekommen, die waren total verwirrt, die Ukrainer haben sie von der Seite angegriffen, dann sind sie irgendwie im Kreis rumgefahren und was für Geschichten die alles gemacht haben und irgendwann waren sie frustriert und sind einfach alle abgezogen, alles rennt, rettet, flüchtet aus dem ganzen Gebiet von Kiew. ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Weißt du, ich weiß es auch noch von anderen Gemeinden, aber ich kenne zumindest einen Freund von uns, der Pastor in Kiew ist, ja, der Boris Krisenko, der Pastor der größten messianisch-jüdischen Gemeinde der Welt. Er hat hier bei uns in der Glory Life Schule schon gedient und wir sind auch befreundet und ab und zu schreibt er mir was über WhatsApp. Und ich weiß, wie die gestanden sind im Geist. Weißt du, die Bomben sind geflogen auf Kiew, der Krieg fing an am Donnerstag. Am Samstag, die haben ja immer Samstagsgottesdienst, das sind messianische Juden. Am Samstag waren die Brücken in Kiew über den Dnepr, die waren gesperrt, weil sie sagten, es ist zu gefährlich, da ist Beschuss. Die Russen waren ja kurz vor Kiew. Also alles zu gefährlich, kann niemand raus. Alle Gemeinden waren zu, kein Gottesdienst hat stattgefunden. Aber Boris Krisenko, seine Gemeinde, hat ihre Pforten geöffnet und die Leute sind trotzdem gekommen. Und sie sind gekommen und sie haben gebetet und sie haben es über Livestream übertragen. Millionen von anderen Christen wurden ermutigt, haben das gesehen und sie haben ihren Stand eingenommen. Amen. Weißt du, sowas kannst du nicht aus dem Fleisch heraus machen, sondern dafür musst du vorbereitet sein im Geist. Aber weißt du, ich glaube, dass ein einziges Herrlichkeitszentrum, und ich will damit nicht sagen, dass sie die einzigen waren, ich glaube, dass es in der Ukraine viele starke Gemeinden gibt. Und das ist auch der Grund, warum bisher der größte Teil der Ukraine nach wie vor frei ist. Ja, weil es einfach an so vielen Orten starke, ich sag's, Zentren der Herrlichkeit gibt. Amen. Ekklesias, die ihre Autorität wahrnehmen. Also das macht allen Unterschied der Welt. Amen. Weißt du, der Feind kann nicht einfach einen Ort einnehmen, in dem es ein Herrlichkeitszentrum gibt, wenn die Söhne und Töchter in dem Herrlichkeitszentrum damit nicht einverstanden sind. Amen. Kleines Beispiel hier bei uns, jetzt im kleineren Bereich hier im Stuttgarter Raum, Großraum Stuttgart vor ein paar Jahren. Viele von euch haben das in den Medien ja verfolgt. Damals war dieser Riesenstreit um Stuttgart 21, ja, dieses Bauprojekt, und da gab es Riesendemonstrationen dagegen und es wurde immer tougher, die ganze Sache, immer gewalttätiger. Es gab sogar schwer Verletzte dann schlussendlich. Und wenn du damals durch die Straßen, so die Innenstadt von Stuttgart gegangen bist, dann hast du richtig so dieses aufgeheizte Klima gespürt, so diesen Hass und diese Rebellion und da waren so Camps von, da waren so reisende Demonstranten, die aus der ganzen Republik zusammengereist sind, um sich da zu treffen und da Randale zu machen und so weiter. Und da war so ein Hass in dieser Stadt und es schien wirklich unlösbar. Und ich habe damals das so von der Ferne so beobachtet, ja, und habe eigentlich erstmal nichts gemacht, bis eines Dienstagsabends plötzlich Gott zu mir sagt, es war ein Gottesdienst, den wir hatten, Intensivabend, da waren wir noch in einem anderen Zentrum, plötzlich am Dienstagabend sagt Gott zu mir, wie lange willst du diesen Geist noch in deiner Stadt dulden? Und dann habe ich gesagt, oh Herr, ich wusste gar nicht, dass ich verantwortlich bin. Ja, Gott hat das Gesetz für diesen Stuttgarter Raum, das wusste ich. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen irgendwie, dass ich jetzt da verantwortlich bin. Ich dachte, ja gut, die Welt macht wieder, es steht wieder Kopf, es ist wieder Chaos und so weiter. Aber dachte nicht, dass ich verantwortlich bin, aber Gott hat gesagt, wie lange willst du das noch dulden? In deiner Stadt. Dann habe ich gesagt, okay, ich verstehe. Dann habe ich gesagt, sprich rein. Und dann haben wir damals, da waren vielleicht 35 Leute, es war ein Dienstagabend, Intensivabend, ja, vielleicht 35 Leute im Raum. Und ich habe zu den 35 Leuten gesagt, da haben wir auch noch nicht live gestreamt und so weiter. Also es waren wirklich nur die 35. Und dann habe ich gesagt, hey, Gott hat zu mir gesagt, wir sollen in diese Situation reinsprechen, dass sich jetzt dieser Geist weghebt und dass sich jetzt die Sache dreht. Und rat mal, was passiert ist. Ein oder zwei Tage später, ich weiß nicht mehr, glaube ich, sondern zwei Tage später, haben sie einen sogenannten Schlichter berufen, um dieses Ganze, also um so einen runden Tisch zu machen, wo sie die ganzen Gruppen an einen Tisch gebracht haben, ja, haben so einen Schlichter berufen. Und innerhalb von zwei oder drei Wochen, glaube ich, ist es tatsächlich diesem Schlichter gelungen, das ganze Problem zu entschärfen in dieser Stadt. Es gab dann eine Volksabstimmung, die ging dann pro Stuttgart 21 aus und so weiter. Aber von diesem Tag an war diese Macht gebrochen über der Stadt. Und jetzt pass auf, als dieser Schlichter sein Werk getan hatte, das war so dann vielleicht nach drei, vier Wochen oder so, kriege ich eines Tages diese Zeitung, da gibt's so diese Regionalzeitung, die du einfach in deinen Briefkasten bekommst, auch wenn du sie nicht willst, ja. Also man kann es natürlich abbestellen, ja klar, sicherlich. Aber also jedenfalls war, wir haben kein Zeitungsabonnement oder so, ja. Jedenfalls war diese Zeitung und die war im Briefkasten, so diese Regionalzeitung so vom Stuttgarter Raum. Und dann nehme ich die Zeitung und auf der vordersten Seite, also auf der Seite 1 vorne, war ein großes Bild von diesem Schlichter. Und sie hatten auf diesem Bild, da hatten sie so eine Fotomontage gemacht und hatten diesem Schlichter zwei Engelsflügel hingemacht an die Seite. Und die Überschrift über diesem Artikel war, sein Schwert war das Wort. Interessant. Verstehst du? Weißt du, soll mir noch einmal einer sagen, dass wir als Leib Christi, wenn wir uns versammeln in dieser Herrlichkeit Gottes und sprechen, so wie der Heilige Geist uns dirigiert, soll noch mal einer sagen, wir hätten keine Autorität. Und wir könnten, und wir müssten einfach nur alles so hinnehmen und alles so dulden. Amen. Wir haben Regierungsautorität. Sag mal, wir haben Regierungsautorität. Und weißt du, ich glaube, es gibt eine Dringlichkeit in dieser Zeit wie nie zuvor. Aber weißt du, vielleicht kommen wir mal in eine vergleichbare Situation in irgendeiner Hinsicht, wie zum Beispiel die Ukraine. Weißt du, ich möchte in einer Stadt leben, wo Regierungsautorität ausgeübt wird. Amen. Ich möchte nicht in einer schutzlosen Stadt leben. Eine Stadt ohne Ekklesia im eigentlichen biblischen Sinn ist eine schutzlose Stadt. Ich möchte nicht in einem schutzlosen Land leben, sondern ich möchte in einem Land leben, in dem der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit aufgerichtet ist und steht. Amen. Halleluja. In meiner Stadt, in meiner Region, in meiner Nation, in den Nationen Europas, wo auch immer du herkommst, Gott richtet in dieser Zeit, und das habe ich in dieser Vision gesehen, überall, ich habe es nicht nur in einer oder zwei Städten gesehen, sondern ich habe es überall gesehen, immer mehr Städte, Dörfer, Regionen, Nationen, überall auf der Welt richtet Gott in dieser Zeit solche Herrlichkeits-Ekklesias auf, um Regierungsautorität wahrzunehmen. Amen. Und er ruft die Söhne und Töchter Gottes. Er ruft sie zusammen. Vielleicht bist du momentan in einer Region oder in einem Ort, ich weiß nicht, wo du herkommst, und vielleicht sagst du, ja, in meinem Ort, das sieht's wirklich eher so aus wie zur Zeit Nehemias, so die Mauern des Leibes Christus sind ziemlich da nieder, irgendwie da ist nicht viel. Weißt du was? Ich gebe dir einen guten Rat. Fang an zu beten, dass Gott dich verbindet mit anderen hungrigen Söhnen und Töchtern der Herrlichkeit. Fang an, dich zu verbinden. Weißt du, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Mit anderen Worten, ab wann kannst du sagen, dass ein Herrlichkeitszentrum in deiner Stadt ist? In dem Moment, wo mindestens zwei oder drei hungrige Söhne und Töchter Gottes, die wissen, wer sie sind, zusammenkommen und gemeinsam den Herrn anbeten und ihre Autorität wahrnehmen. Halleluja. Verstehst du? Für Gott kommt es nicht auf die Zahl in erster Linie an, sondern es kommt auf das Bewusstsein an. Es kommt auf deinen Stand an. Weißt du, irgendwie einfach nur sich treffen als Christen und dann jammern, was alles schlimm ist und wie die Welt böse ist und so weiter. Das bewirkt nichts. Amen. Aber Söhne und Töchter, die hungrig sind, die sich verbinden und die sagen, hey, wir haben die Autorität, wir herrschen und regieren, wir nehmen das wahr. Und wir verbinden uns mit all denen, die diesen selben Hunger haben. Weißt du, das Gute ist, wenn du aufstehst als ein Sohn der Herrlichkeit, dann ist es wie eine Sogwirkung um dich herum im Geist. Das wird wieder andere inspirieren. Unbewusst, verstehst du? Du kennst sie vielleicht gar nicht. Aber in deiner Region, fang an zu beten, dass einfach Gott diesen Hunger freisetzt. Amen. Fang an zu beten, dass Gott hungrige Söhne und Töchter ruft und zusammenzieht. Fang an zu beten, dass Gott seine Ekklesia sichtbar macht. Amen. Es kann klein anfangen. Ja, bei Glory Life, da fangen wir an mit Glory Häusern. Wir nennen es Glory Häuser. Da manchmal, wenn es losgeht, ja, manchmal sind es am Anfang nur 2, 3 Leute, die sich versammeln. Aber die sich versammeln in diesem Bewusstsein, die sich versammeln als diese Herrlichkeitssöhne und sie beginnen, den Herrn zu preisen und zu loben. Sie beginnen zusammenzukommen in diesem Bewusstsein. Sie beginnen zu sprechen und zu beten. Und sie beten, dass weitere dazukommen. Und dann wird es stärker und stärker und stärker. Und ehe du dich versiehst, hast du in deiner Region einen Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, die den Unterschied macht. Kannst du es sehen? Halleluja. Amen. Was ich in dieser Vision gesehen habe, das muss ich auch noch sagen, vor 12 Jahren, in dieser Vision von diesen Herrlichkeitszentren war, dass es Zentren waren, die bekannt waren für gewaltige Wunder, die passiert sind. Und ich muss euch sagen, ich bin echt begeistert über all die Wunder, die in unseren Gloryhäusern auch passieren. Weißt du, es kommt nicht drauf an, also es passieren nicht da die größten Wunder, wo die meisten versammelt sind unter Umständen. Verstehst du? Sondern sie passieren überall da, wo sich die Hungrigen versammeln. Amen. Wo sich die Entschiedenen versammeln. Wo sich die versammeln, die sagen, jawohl, wir holen den Himmel runter auf die Erde. Keine Ahnung, wie dein Ort heißt. Onstmettingen oder Bullardingen oder wie diese ganzen schwäbischen Dörfer alle heißen. Oder in der Schweiz, wie heißen sie da? Gränchen. Wetzikon. Das ist auch so ein guter Ort. Oder Hinwil. Das sind jetzt auch nicht Orte, wo du denkst, dass da die Weltgeschichte geschrieben wird, aber ich sag dir, wenn sich da hungrige Söhne und Töchter versammeln, dann wird da Weltgeschichte geschrieben. Also, wir haben unsere erste Gemeinde gegründet in einem Ort namens Kirchentellinsfurt. Immer wenn Gastsprecher zu uns kamen, die konnten es kaum aussprechen, wenn sie aus dem Ausland waren. Ich weiß, einmal hatten wir einen argentinischen Gastsprecher bei uns in Kirchentellinsfurt, der hat gesagt, hier muss ich 3 Predigten halten. Eine für Kirchen, eine für Tellins und eine für Furt. Das war lustig. Ja, ein kleiner Ort, aber ich sag dir, Gott hat begonnen, dort seine Herrlichkeit freizusetzen und die Leute sind von überall her gefahren. Da gab es nicht mal irgendwie einen besonderen öffentlichen Nahverkehrsanschluss irgendwo hin. Da gab es keine großen Parkplätze oder irgendwas, aber Gott hat die Leute von überall her gezogen. Also Bobby Connor das erste Mal bei uns war vor 10 Jahren an der Pfingstkonferenz, war die in Kirchentellinsfurt. Stell dir mal das vor. Und gut, damals waren es noch nicht ganz so viele Leute wie heute, aber 180, 200 waren es damals auch, die zusammenkamen, weißt du, und die Herrlichkeit Gottes hat sich freigesetzt. Amen. Verstehst du? Gott hat etwas vor in deiner Region. Gott hat etwas vor in deiner Stadt. Gott hat etwas vor in deinem Leben. Und er positioniert dich. Weißt du, die Weltveränderung passiert nie durch die Einzelsöhne. Es funktioniert nicht. Einzelsöhne alleine auf weiter Flur kommen nicht weit. Du musst dich verbinden. Es gibt keine Alternative. Du musst dich verbinden. Also das ist das, was ich gesehen habe. Gott hat die Hungrigen zusammengezogen. Du kannst gar nicht anders. Also als ich zu Gott kam, ganz ehrlich, als ich zu Gott kam, ich kam völlig allein zu Gott. Ich kannte überhaupt keinen Christen. Niemand hat mir das Evangelium verkündet. Ich habe einfach zu Gott geschrien und er hat geantwortet. Und dann dachte ich, okay, Gott gibt's, also bin ich jetzt mit ihm unterwegs. Und ich habe mit Gott gelebt und 2 Jahre, ja fast 3 Jahre meines Lebens, habe ich allein mit Gott gelebt. Und ich dachte nicht, dass ich irgendwie andere Christen brauche oder so. Manchmal haben mich welche aus der Straße angesprochen, dann habe ich angefangen mit denen zu diskutieren und wusste alles besser. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es bringt mich nicht weiter. Und dann habe ich mich verbunden und ich habe euch heute Morgen erzählt, was passiert ist, als ich das erste Mal in so einem Lobpreisgottesdienst war. Hat mich was verlassen. Vielleicht so ein kleiner Unabhängigkeitsgeist oder so. Amen. Schau, was ist das biblische Vorbild? Apostelgeschichte 2. Petrus predigte. Was passierte? Es ging ihm durchs Herz, sagt das Wort Gottes. Es ging ihnen durchs Herz, das Evangelium ging ihnen durchs Herz. Und sie fragten Petrus und sagten, was sollen wir tun? Und er sagte, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das haben sie getan und es ist passiert. Und dann heißt es in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und dann heißt es, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Davor hatten sie eine Gemeinschaft von 120, jetzt waren es 3120, wenn ich richtig gerechnet habe. Okay? Aber sie wurden hinzugetan, das ist das Entscheidende, sie wurden hinzugetan. Es war nicht so, sie bekehrten sich und dann ging jeder seines Weges und sagte, so, ich und der Herr. Sondern sie bekehrten sich und sie wurden hinzugetan. Und das heißt, Vers 42 heißt es weiter, sie verharrten aber, also sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Mit anderen Worten, sie ließen sich zusammenziehen. Das war dieser Zug, sie wurden zusammengezogen. Das musstest du denen nicht sagen, den musstest du nicht prügeln. Du musstest denen nicht sagen, weißt du, in der Gemeinde, wo die Herrlichkeit Gottes im Mittelpunkt steht, musst du nicht ständig den Leuten sagen, oh, komm in Gottesdienst, ja, oh, es ist so wichtig, sei dabei und komm und überwinde und Sondern die wurden hinzugetan. Die wurden zusammengezogen, weil der Heilige Geist in ihnen einfach diesen Drang freisetzte. Die hatten ja keine Lehre vor, die hatten noch nicht Hebräer 10, Vers 19 oder 22, glaube ich, wo es heißt, verlasst die Versammlungen nicht oder so irgendwas. Ja, sondern da heißt es einfach, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann kannst du die Auswirkungen sehen. Und das ist eigentlich das, was ich gesehen habe bei diesen Zentren der Herrlichkeit. Das heißt ja nämlich, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Gewaltige Wunder passierten unter den Zusammengezogenen. In der Ekklesia, aus der Ekklesia passierten gewaltige Wunder, gewaltige Zeichen. Und dann heißt es weiter, alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Manche dachten, daran kann man ein Prinzip draus machen und haben den Kommunismus erfunden. Das hat aber nicht funktioniert. Weil du kannst es nicht verordnen, du kannst es nicht befehlen. Es ist keine Ideologie, die hier gelehrt wird, sondern es war einfach eine Herzenssache. Sie hatten alles gemeinsam. Es war eine Einheit in ihrer Mitte. Es war eine Liebe, mit anderen Worten, in ihrer Mitte. Also diese Zentren der Herrlichkeit, die ich gesehen habe im Geist, waren Zentren der Liebe. Amen. Wo die Liebe des Vaters regierte. Es waren apostolisch-prophetisch geführte Zentren, wo wirklich geistliche Vaterschaft realisiert wurde, wo wirklich die Liebe regiert hat. Und ich glaube, Gott richtet in dieser Zeit solche Zentren auf. Amen. Und er zieht uns zusammen und er richtet geistliche Väter und Mütter auf. Amen. Paulus hat gesagt, wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Aber genau diese Väter brauchen wir und diese Mütter. Amen. Genau die brauchen wir. Weißt du, die nicht kontrollieren und dominieren und pushen und tun und machen, sondern die inspirieren, die motivieren, die natürlich auch korrigieren, wo es notwendig ist, die einen Rahmen schaffen, damit der Heilige Geist wirken kann, die dem Heiligen Geist Freiheit geben und die einfach diese Vision vor Augen haben und sagen, jawohl, Gott tut etwas Neues in dieser Zeit. Gott tut etwas Neues in unserer Region. Gott tut etwas Neues in unserer Stadt. Er zieht die Hungrigen zusammen und er baut diese Zentren der Herrlichkeit, von denen diese Regierungsautorität ausgeht. Von denen Zeichen und Wunder ausgehen. Halleluja. Wir sehen noch mehr. Das heißt hier, täglich verharrten sie einmütig, da hast du wieder die Einheit, einmütig im Tempel. Täglich, das musst du immer geben. Ne? Wir jammern manchmal schon, wenn wir sagen, was, dreimal die Woche Gottesdienst. So. Täglich verharrten sie. Also mit anderen Worten, die konnten es nicht nach Hause bringen. Wenn Petrus gesagt hat, hey, komm Leute, geht nach Hause, ist schon spät. Die verharrten. Sie sagen, hast du nichts mehr uns mitzuteilen? Hat Gott nichts mehr vor? Okay, machen wir ein bisschen weiter. Shakarababababanda, Heiliger Geist, was möchtest du tun? Möchtest du noch einen Toten auferwecken? Möchtest du noch einen Kranken heilen? Hast du noch eine besondere Lehre, eine Predigt oder irgendetwas? Weißt du, diese Herrlichkeitszentren sind auch Lehrzentren. Das ist ganz wichtig. Lehre schafft den Rahmen für Leben. Es ist nicht umsonst, dass hier steht, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Also manche sagen, ja, Lehre, gibt so viel Lehre und so weiter. Ich sag dir, Lehre gibt den Lebensraum. Das, was gelehrt wird, findet statt. Amen. Was nicht gelehrt wird, findet nicht statt. Manchmal fragen mich Leute, sagen, ja, warum passieren bei mir in der Gemeinde so wenig Wunder? Und dann sage ich, ja, wird denn da in der Gemeinde, wird gelehrt über Heilung, wird ermutigt, dass Gott die Kranken gesund macht, wird ermutigt, dass Gott heute Zeichen und Wunder tut. Ja, nö, also es wird eher so gesagt, ja, Gott kann schon heilen, aber meistens will er nicht oder irgendwie sowas. Ja. Verstehst? Ja, was gelehrt wird, findet statt. Wenn du lehrst, ja, Gott will gar nicht so, will gar nicht unbedingt heilen, vielleicht sollst du was lernen und was auch immer, verstehst du, dann findet es halt auch so statt. was du lehrst, findet statt. Deswegen ist immer wichtig, also es ist wichtig auch in dieser Zeit, während Gott uns positioniert und diese Herrlichkeitszentren formiert, ist immer wichtig, mit welcher Lehre du dich verbindest, unter welche Lehre gehst du, weil die Lehre, die du hörst, prägt dein Leben. Bewusst oder unbewusst, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich höre die Lehre, aber ich kritisiere sie den ganzen Tag. Okay, dann wird sie wahrscheinlich wirksam werden in deinem Leben, aber es wird auch nichts anderes wirksam werden, weil du bist unter keiner anderen Lehre. Also das Einzige, was dann wirksam wird, ist halt die Auswirkung von dem Geist der Kritik. Das ist jetzt auch nicht so auferbauend dann. Dann such dir halt einen Ort, wo es die perfekte Lehre gibt. Kleiner Tipp, gibt's nicht. Amen. Oder manchmal musst du Leuten sagen, ja, wenn sie sagen und sagen, ja, in meiner Gemeinde, da ist das und jenes, habe ich da erlebt und dieses und jenes, ja. Weißt du, du wirst keine perfekte Gemeinde finden. Weißt du, auch die Herrlichkeitszentren, die ich gesehen habe, waren keine perfekten Gemeinden. Es ist ein Unterschied zwischen einer Herrlichkeitsgemeinde und einer perfekten Gemeinde. Weißt du, wo die Mitglieder der perfekten Gemeinde sind? Ja, ihr Körper ist auf dem Friedhof und sie sind im Himmel. Ich glaube, Rick Joyner war das mal, der hat es mal erzählt, dass er diese Begegnung mit Gott hatte, wo Gott zu ihm gesagt hat, Rick, ich zeig dir die perfekte Gemeinde. Und dann hat Gott ihm gesagt, fahr da hin zu dieser Kirche. Und dann ist er da zu dieser Kirche gefahren, mal in eine Baptistenkirche oder so. Und dann hat er gedacht, wow, jetzt sehe ich die perfekte Gemeinde. Und wollte in die Kirche reingehen, hat Gott gesagt, nee, nicht in die Kirche, rein, hinter die Kirche. Und hinter der Kirche war der Friedhof. Und hat Gott gesagt, hier ist die perfekte Gemeinde. Amen. Also hier auf dieser Erde gibt es keine perfekte Gemeinde, aber sehr wohl Herrlichkeitsgemeinden. Herrlichkeitsgemeinden sind Gemeinden, die nicht auf den Fehler schauen, die sich nicht aufhalten lassen durch das, was auf der Erde alles noch nicht so ist, sondern die auf das sinnen, was droben ist, wie Paulus gesagt hat, und darauf vertrauen, dass das, was droben ist, Schritt für Schritt das, was auf der Erde ist, verändern wird. Amen. Halleluja. Sind auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sagt Paulus. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, also mit anderen Worten, wenn diese Herrlichkeit der zukünftigen Welt mehr und mehr in das Jetzt dieser Zeit kommt, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit wird sichtbar werden, weißt du, wird die Breschen vermauern, selbst wenn noch Dinge nicht perfekt sind. Das ist das Geniale, weißt du. Du musst nicht eine perfekte Gemeinde finden, damit du sagen kannst, ich habe eine Herrlichkeitsgemeinde gefunden. Sondern es geht alles um Ausrichtung. Es geht um Ausrichtung und es geht um Hingabe. Es geht ums Herz, weißt du. Gibst du dich Gott hin, sagst du, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du möchtest, veränder mich, verwandel mich. Weißt du, er sagt ja, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, was passiert dann mit uns? 2. Korinther 3,18. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Das heißt, du kannst gar nicht auf die Dauer der Gleiche sein, wenn du mit der Herrlichkeit Gottes gehst. Eine Gemeinde, die vorangeht in der Herrlichkeit Gottes, wird auf die Dauer nicht die Gleiche sein können. Das ist gut. Und jetzt rat mal, in welche Richtung es geht. Aufwärts. Amen. Ihr werdet nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, sagt das Wort Gottes. Amen. Wir gehen nicht von Niederlage zu Niederlage, von Krieg zu Krieg, von, keine Ahnung, von Kampf zu Kampf, sondern wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Von einer Herrlichkeit zur nächst höheren Herrlichkeit. Amen. Und Gott ruft in dieser Zeit diese Söhne und Töchter, die bereit sind, weißt du, sich einzulassen, die bereit sind, sich hinzugeben und zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, weißt du, die auch bereit sind, ihre eigenen Vorstellungen niederzulegen. Weißt du, wenn, die Sache ist die, du magst eine super starke Vision haben, aber spätestens wenn du mit einer anderen Person zusammenkommst, dann musst du schon schauen, wie machst du das jetzt eins? Weil die hat vielleicht nicht genau die gleiche Vision wie du. Also vielleicht schon die gleiche Vision, was die Herrlichkeit angeht, aber hat hier vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen, da vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen. Das heißt, du bist herausgefordert, ich sag mal so, dich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Das ist eine große Tugend, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Es ist eigentlich paradox. Auf der einen Seite, wenn du das Wort Gottes liest, musst du feststellen, man kann eigentlich die Wichtigkeit eines Sohnes Gottes in der Herrlichkeit gar nicht überschätzen. Also wie wichtig du bist, weißt du, du kannst das Schicksal von Nationen verändern. Das ist so. Daniel hat das Schicksal von Nationen verändert. Ein einzelner Mann. Im Neuen Testament, die Apostel Paulus zum Beispiel, hat das Schicksal von Nationen verändert. Ein einziger Mann. Man kann es gar nicht überschätzen. Und gleichzeitig aber solltest du ein gesundes Bewusstsein haben, dich selber auch nicht zu überschätzen. Dahingehend, dass du dir immer bewusst bleibst, du brauchst die anderen. Amen. Du brauchst die anderen. Halleluja. Und Gott verbindet uns in dieser Zeit. Und ich glaube, dass er wirklich einen strategischen Plan hat, wie er uns verbindet und wie er uns zusammenführt. Und es ist alles kein Zufall, was er tut in dieser Zeit. Amen. Und du kannst ihn bitten, auch gerade jetzt, du kannst sagen, okay, Herr, verbinde mich, positioniere mich, so wie du das möchtest. Lass mich dabei sein. Weißt du, als Jesus gesagt hat, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Zu Jüngern, das ist interessant. Da hat er, manche haben das so interpretiert, okay, geht hin und verkündet überall das Evangelium und macht so viele Bekehrte wie möglich und dann geht wieder nach Hause und freut euch, wie viele sich bekehrt haben. Ja, und das ist der Dienst des Evangelisten. Und das ist gut und das ist wichtig, aber der Evangelist braucht andere. Weil der Plan Gottes, wie er wirklich Nationen und Regionen verändert, ist nicht nur durch Bekehrte, sondern er hat gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Das heißt nicht nur Bekehrte, sondern Jünger. Also die dauerhaft in dem gehen, die verharren in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten, die darin verharren. Ich sage mal so, Nationen zu Jüngern machen wirst du nicht ohne die Ekklesia. Eigentlich kannst du sagen, wenn Jesus gesagt hat, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, dann kannst du sogar sagen, das ist eigentlich gleichbedeutend, wie wenn er gesagt hätte, geht hin in alle Nationen und richtet überall in den Nationen Herrlichkeitszentren auf, Ekklesias auf. Genau das haben die Apostel gemacht. Genau das haben sie gemacht, genau das hat der Apostel Paulus gemacht. Genau das hat Petrus gemacht, genau das haben all die Apostel gemacht, Thomas, wo auch immer sie hingegangen sind. Sie haben etwas etabliert, etwas, was geblieben ist, auch wenn sie weg waren. Sie haben Zentren etabliert, die die Pforten der Hölle nicht überwinden konnten. Also eine Gemeinde wie in Ephesus zum Beispiel, die Paulus gegründet hat, die Pforten der Hölle konnten sie nicht überwinden über hunderte von Jahren. Irgendwann mal müssen sie in irgendeiner Generation dann nachgelassen haben. Gut, in der zweiten Generation um 90 nach Christus heißt es ja dann, sie haben die erste Liebe verlassen und sie wurden zurückgerufen zur Buße. Aber sie hatten immer noch viele gute Werke, hat Jesus gesagt. Aber sie mussten zurück zur ersten Liebe. Ich weiß nicht, ob sie darauf gehört haben. Aber irgendwann mal, okay, wissen wir, wurde Ephesus zerstört und die Gemeinde musste fliehen. Irgendwann mal waren sie offensichtlich nicht mehr in dieser Dimension. Aber ich sag dir, solange sie in dieser Dimension waren, waren sie nicht zu überwinden. Amen. Und Gott braucht in dieser Zeit solche Zentren. Und ich glaube, es ist eine Dringlichkeit. Weißt du, die Zeit tickt. Epheser 5, Vers 16 heißt es, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Uhr tickt, weißt du, die Uhr tickt dafür, wie Deutschland oder dein Land, Österreich oder Schweiz oder deine Stadt oder deine Region steht, wenn es hart auf hart kommt. Weißt du, als Russland die Ukraine angegriffen hat, da wurde offenbar, wo die Gemeinde Jesu dort steht. Und ich sag dir, sie standen ziemlich gut. Obwohl die Ukraine ein Land war, wo viele Probleme hatte und immer noch hat. Korruption und was weiß ich was alles. Aber das sind Gemeinden, die stehen. Und ich sag dir, das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Deswegen ist eines der wichtigsten Gebete, was wir auch für Israel beten sollten, ist, dass in Israel viele messianisch-jüdische Gemeinden aufstehen, die wirklich Zentren der Herrlichkeit sind, die ihre Autorität wahrnehmen in dieser Zeit. Und das gleiche im Gazastreifen, unter den Palästinensern, unter den Arabern, dass das Zentren der Herrlichkeit etabliert werden. Nicht nur Bekehrte, sondern wirklich welche, die zusammenkommen und die sagen, wir strecken uns aus nach all dem Übernatürlichen, was in der Herrlichkeit Gottes ist. Wir wollen so ein Herrlichkeitszentrum sein, wie damals in der Apostelgeschichte, ich habe es noch gar nicht zu Ende gelesen. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel. Wow, das freut mich auch, weißt du, diese Herrlichkeitszentren, die Gott aufbaut, sind keine depressiven Veranstaltungen oder irgend sowas. Weißt du, keine irgendwie traurigen Häuflein, die irgendwie zusammen lamentieren oder klagen, oh Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Sondern diese Herrlichkeitszentren sind Zentren voller Jubel, voller Freude, weil vor dem Angesicht Gottes ist Freude in Fülle. Halleluja! Sind Freudenzentren. Amen. Und vielleicht hast du schon so ein Herrlichkeitszentrum bei dir zu Hause. Vielleicht hast du ein Glory House bei dir zu Hause. Oder weißt du, es spielt auch keine Rolle. Du musst jetzt nicht Glory Life heißen, um ein Herrlichkeitszentrum zu sein. Ich habe gesehen in dieser Vision, wie Gott wirklich bestehende, ganze bestehende Gemeinden genommen hat und sie zu Herrlichkeitszentren gemacht hat. Weil sie einfach gesagt haben, jawohl, wir sind hungrig. Und gemeinsam gehen wir in diese Richtung. Bestehende Gemeinden wurden zu Herrlichkeitszentren. Ich habe auch gesehen, wie neue gegründet wurden. In manchen Regionen musst du neue gründen, weil es nichts gibt. Aber in manchen werden bestehende Gemeinden einfach von Gott genommen und reingezogen in das, was Gott jetzt tut. Mit Jubel und Schlichtheit des Herzens heißt es. Sie lobten Gott. Das habe ich auch gesehen in dieser Vision. Diese Herrlichkeitszentren waren Zentren von gewaltigem Lobpreis. Lobpreis und Anbetung. Da haben sie nicht nur Lieder gesungen, sondern da haben die Wände gewackelt. Ja, so wie bei uns hier heute. Halleluja, preist den Herrn. Da hat es vibriert, preist den Herrn im Geist. Ist was passiert im Lobpreis? Sie lobten Gott. Und die Konsequenz, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tagtäglich hinzu, die gerettet werden sollten. Weißt du, das hat Anziehungskraft. Du kannst dir Strategien überlegen, wie du möglichst viele Menschen für das Evangelium erreichst. Du kannst sagen, ja, komm, wir bieten Kaffee an für die Omis und wir bieten einen Nähkurs an für die Mamis und wir bieten keine Ahnung was an für was auch immer wen und es ist alles schön und nett und wir machen Ausflüge und das machen wir auch alles und so und es ist alles schön und gut. Aber weißt du, darauf setzen wir nicht unser Vertrauen, sondern unser Vertrauen liegt auf der Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Amen. Das ist unsere Priorität Nummer eins. Wenn sich irgendwo die Herrlichkeit Gottes freisetzt, dann ist da ein Zug. Amen. Und vor allen Dingen werden die Richtigen gezogen. Weißt du, die nur kommen, weil du den besten Kaffee hast in der Region. Die gehen auch wieder, wenn der Kaffee aus ist. Das ist so. Aber diejenigen, die kommen, weil sie die Herrlichkeit Gottes erleben, weil sie Gott erleben, das sind die, die wissen, warum sie da sind. Und die gehen auch nicht einfach, wenn es irgendwo mal ein Problem gibt oder wenn mal was nicht perfekt ist oder wenn es mal einen Grund zum Anstoß gibt oder irgendwas. Die gehen nicht einfach, sondern die wissen, es gibt keine Alternative. Wir bauen hier gemeinsam an der Herrlichkeit Gottes. Wir bauen hier gemeinsam diese Ekklesia und es gibt keine Alternative, sondern es kommt auf jeden von uns an und jeder von uns nimmt seinen Platz ein und jeder steht und jeder wird gebraucht und jeder hat seinen Bereich, wo er von Gott einen Schlüssel bekommen hat, wie der Pierrot vorher gesagt hat, seinen Dienstbereich, seinen Autoritätsbereich und dort setzt sich die Herrlichkeit Gottes frei. Und gemeinsam machen wir diesen Unterschied. Und weißt du, das Letzte, was ich in dieser Vision gesehen habe, war diese Herrlichkeitszentren, die Gott aufgerichtet hat, kleinere, wie Gloryhäuser, Zentren, Gemeinden, wie auch immer, Dienste, die Gott aufgerichtet hat. Sie haben sich mehr und mehr verbunden im Geist, untereinander. Sie haben sich verbunden in diesem Herrlichkeitsstrom. Und als das passiert ist, habe ich gesehen in dieser Vision, war es plötzlich so, davor waren einzelne, ich sag mal, Taschen der Herrlichkeit an einzelnen Orten. Das heißt, da war Regierungsautorität über einzelnen Orten. Hier ein Herrlichkeitszentrum, da eins, manchen Regionen gar keins, in manchen Ländern gar keins. Also waren einzelne Zentren, aber als sich diese Zentren verbunden haben, war es so, wie wenn all die Zwischenräume zwischen den Zentren gefüllt würden und die Herrlichkeit Gottes hat wirklich die Nationen überflutet, wie es in Habakuk 2,14 heißt. Da die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser die Meere bedecken. Amen. Halleluja. Es ist nicht gewaltig. Ihr Lieben auf der Empore, es ist nicht gewaltig. Halleluja. Seid ihr auch dabei? Preist den Herrn. Halleluja. Weißt du, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott ruft dich in dieser Zeit. Es ist kein Zufall, dass du hier bist an diesem Wochenende. Gott ruft dich. Gott ruft dich, um dich aufzubauen als ein Sohn der Herrlichkeit. Aber er ruft dich auch, um dich zu verbinden mit anderen Söhnen der Herrlichkeit und gemeinsam, trotz aller Imperfektionen, trotz aller Fehler, die vielleicht noch manchmal passieren, gehen wir voran und bauen bauen wir diese Ekklesias, wo auch immer wir sind und wo auch immer Gott, der Heilige Geist, dieses Fokus liegt, poppen sie auf. Und ich sehe es immer mehr, weißt du, an immer mehr Orten entstehen es. Aus immer mehr Regionen kriegen auch wir Rückmeldung. Wow, hier ist was. Oh, hier sind wir. Wir wollen gerne Glory House werden oder wir wollen dieses oder wir wollen jenes. Sogar aus den USA kommen solche Anfragen inzwischen. Weißt du, Gott richtet Herrlichkeitszentren auf. Amen. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und es ist definitiv in Verbindung damit, das glaube ich. Deswegen bist du hier. Weil er hat diesen Hunger in dein Herz gelegt. Und ich würde einfach gern beten für uns alle, dass er uns positioniert, dass er uns inspiriert, dass er uns motiviert. Weißt du, manchmal kann es sein, dass du, vielleicht bist du in einer Region, also ich weiß zum Beispiel, gerade im Osten Deutschland gibt es Regionen, da gibt es praktisch keine, da gibt es kaum Gemeinden, die überhaupt von Neuem geboren sind. Gibt es kaum. Ja, wo vielleicht ein paar Versprengte von Neuem geborene. Aber ich sag dir, bete, dass Gott die Leute ruft. Und du wirst sehen, Gott hat überall seine Leute. Amen. Und deine Gebete haben Macht. Weil wenn es sonst noch keine Söhne der Herrlichkeit gibt, ab dem Moment, wo du da bist, gibt es einen. Und der betet. Und wenn es schon zwei gibt, wenn zwei eine Sache gemeinsam beten, wow, Power. Und dann multipliziert sich's. Und es wird mehr und mehr und mehr und stärker und stärker. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Ich würde gern für uns alle beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du mir damals gezeigt hast in dieser Vision, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass es kein Zufall ist, dass du jetzt in dieser Zeit das wieder ganz neu auf die Agenda bringst oder ganz neu in unser Bewusstsein rufst, Herr. Weil es ist eine fortgeschrittene Zeit. Es ist eine Zeit, in der Dinge wirklich zur Spitze kommen, zur Kulmination, wo das Böse zum Höhepunkt kommt und wo gleichzeitig sich entscheidet, in welchen Regionen und Nationen du ein Volk findest, das seinen Stand einnimmt und es eine Grundfeste und ein Pfeiler der Wahrheit ist, sodass diese Nation, dass diese Region, dass diese Stadt unter der Wolke der Herrlichkeit eine Stadt ist, deren Mauer steht im Geist. Wo eine geistliche Stadt auf dem Berg ist, die nicht überwunden werden kann. Wo eine Ekklesia ist, die nicht überwunden werden kann, Herr. Und wir danken dir, Herr, du hast es gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wofür wirst du Kraft empfangen? Du empfängst nicht Kraft einfach nur, damit du eine gute Zeit hast und dich irgendwie powerful fühlst und sagst, okay, jetzt kann ich, was weiß ich, wieder Bobby einen Bär ausnocken oder keine Ahnung, oder ein Pferd. Ja, ich meine, es ist ja wirklich, ich muss sagen, die tun mir echt leid, diese Pferde. Aber ich weiß, inzwischen ist es selbst in Texas verboten, solche Sachen zu machen. Halleluja. Aber verstehst du, es geht nicht darum, dass du Kraft bekommst, um irgendwelche solche Dinge zu tun, sondern er gibt dir Kraft, damit du deinen Platz einnehmen kannst, damit du den Unterschied machen kannst in dieser Zeit. Streck einfach mal deine Hände aus zu ihm. Ich möchte einfach beten, wirklich für uns alle. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du an diesem Wochenende, Herr, dass du uns dieses Gipfeltreffen gegeben hast, dass du uns hier zusammenziehst und dass so, wie wir jetzt einfach auch zusammen sind, egal von welchem Hintergrund oder aus welcher Stadt oder aus welchem Ort wir kommen, an diesem Wochenende sind wir ein einziges Herrlichkeitszentrum hier. Und von hier geht Regierungsautorität aus. Das weiß ich, weil hier ist die Herrlichkeit Gottes. Und in dieser Wolke der Herrlichkeit spreche ich jetzt stellvertretend für uns alle. Und ich spreche in Existenz Zentren der Herrlichkeit. Ich spreche in Existenz Zentren der Herrlichkeit. In jedem Ort, in jeder Stadt, in jeder Nation, die hier vertreten ist. Und auch über Livestream, wo Söhne und Töchter zuhören. Ich spreche in Existenz, dass Zentren der Herrlichkeit aufgerichtet werden. In der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in Holland, in Polen, in Italien, in England, wo auch immer du zuhörst, auf dem Baltikum, in Rumänien, in Albanien, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, dass du Zentren der Herrlichkeit aufrichtest, Herr. Und dass jeder Einzelne, den du hier zusammengezogen hast und auch jeder Einzelne, der über Livestream schaut, zuschaut, dass du an diesem Pfingstwochenende deinen Geist ausgehst, Herr, sodass wir genau die Kraft empfangen, die wir brauchen, Herr. Herr, damit diese Zentren der Herrlichkeit entstehen können. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wie von euch glauben, dass sie Teil eines solchen Herrlichkeitszentrums sein sollen, dass es ihre Bestimmung und Berufung ist? Halleluja. Streck einfach deine Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, irgendwie passiv herumzusetzen, sondern jetzt ist die Zeit, deine Vision voranzutreiben. Jetzt ist die Zeit zu bauen. Auch wie Bobby gesagt hat, jetzt ist die Zeit zu kämpfen und zu bauen und voranzugehen. Jetzt ist die Zeit für Offensive. Halleluja. Jetzt ist die Zeit für Offensive. Jetzt ist die Zeit, die Breschen zu vermauern. Jetzt ist die Zeit aus den Stumpfen. Ich habe ein Wort für euch, und zwar Jesaja, Moment, es ist Jesaja 9, es ist, glaube ich, aus dem Stumpf Isais. Aus dem Stumpf, es ist wie ein Stumpf, wird ein Schößling aufsprossen und er wird Frucht bringen. Halleluja. Und da, wo es jetzt noch wie ein Stumpf aussieht, aber es wird mächtig hervorsprossen. Amen. Und ihr seid Pioniere. Halleluja. Steht dafür, bleibt dafür, geht dafür. Halleluja. Es ist die Zeit der Offensive in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, dass du deine Kinder rufst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du deine Söhne und Töchter rufst, Herr. Und dass ihren Platz einnehmen in dieser Zeit, Herr. Danke, Vater, Herr. Herr, dass du für jeden seinen persönlichen Plan, deinen persönlichen Plan maßgeschneidert hast, Herr. In dieser Zeit, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie von euch wissen in ihrem Herzen, der Heilige Geist hat diese Gewissheit in dir freigesetzt, dass du eine leitende Funktion in dieser kommenden, in dieser jetzt beginnenden Herrlichkeitsbewegung haben sollst. Also ein Zentrum der Herrlichkeit leiten sollst, vielleicht ein Glory Host leiten sollst, vielleicht einen Herrlichkeitsdienst leiten sollst, einfach in Verbindung mit anderen. Wie viel von euch wissen in ihrem Herzen, dass du einfach bestimmt bist für leitende Berufung in diesem Bereich? Halleluja. Preis den Herrn. Pass mal auf, lasst uns Folgendes machen. Kommt ihr mal nach vorne? Halleluja. Weil ich glaube, der Heilige Geist hat was speziell für euch. Der Heilige Geist hat eine spezifische Kraftausteilung für euch. Halleluja. Lass es uns so machen, alle die Leiter sind, bereits gesetzte Leiter bei Glory Life, euch dienen wir zum Schluss. Ihr helft mir einfach jetzt, all denen zu dienen, die nach vorne kommen zuerst. Ja, wir dienen zuerst, dann empfangen wir. Also all die schon gesetzte Leiter bei Glory Life sind, kommt einfach nach vorne, hier ganz nach vorne. Pastorales Team, Glory Host Leiter, Dienstleiter, kommt einfach nach vorne. Und wir wollen einfach all diesen dienen, die Gott berufen hat und die Gott in dieser Zeit zusammenzieht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott hat dich berufen, ja? Amen. Und tatsächlich war es manchmal so, dass die Vision, die Gott dir gegeben hat, schien manchmal so, wie wenn sie nirgends passen würde. Wie wenn irgendwie jeder irgendwie, ja, man weiß nicht, wo passt es. Aber ich sag dir, die Gabe Gottes macht dir Raum und er hat einen Platz für dich und gerade jetzt in dieser Zeit zieht er dich zusammen und du wirst merken, er zieht dich zusammen mit Söhnen und Töchtern, wo diese Wärme ist und wo du weißt, ja, hier gehöre ich dazu. Und er wird Raum machen für den Dienst, den er dir gegeben hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für all diese Söhne und Töchter, Herr. Wir danken dir für alle die du berufen hast, Herr, in dieser Zeit. Weißt du, so viele Leiter, Hammer. Schau, aber genauso soll es sein. Weißt du, es ist ein Gipfeltreffen und wenn nachher die Hälfte, wenn nachher hier 300 oder 400 Leute ausgehen, die alle wieder Leiter sind, dann sind wir das nächste Mal schon 3000. Halleluja. An einem Tag tut er 3000 hinzu. War schon damals so. Preist den Herrn. Oh, ich spüre die Kraft Gottes. Halleluja. Halleluja. Streckt eure Hände aus, ihr, die ihr berufen seid, ihr Leiter von Glory Life. Geht auf sie zu, legt ihnen die Hände auf. In Jesu Namen empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Empfangt in Jesu Namen. Empfangt die Kraft des Heiligen Geistes. Empfangt in Jesu Namen. Oh, empfangt in Jesu Namen. Oh, empfangt, empfangt in Jesu Namen. Jesus. Jesus, ihr werdet Kraft empfangen. Kraft empfangen. Oh, Jesus. Kraft empfangen. Oh, Jesus. Kraft empfangen. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du wirst rennen und nicht müde werden. Du wirst laufen und nicht ermatten. Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen. Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Kraft empfangen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Söhne der Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Ihr Leiter, geht einfach weiter zu den anderen auch, die dahinter stehen. Halleluja. Geht von einem zum anderen. Legt ihnen die Hände auf. Lass uns die Kraft freisetzen in Jesu Namen. Vater, danke, Herr, dass deine Kraft den Unterschied macht, Herr. Nicht durch Heer, nicht durch menschliche Power, sondern durch deinen Geist, Herr. Ohne deinen Geist können wir nichts tun, Herr. Aber mit deinem Geist, in deinem Geist, können wir alles tun. Alles. Alles. Oh, da ist Kraft. Oh, da ist Kraft. Halleluja, Halleluja. Ihr Leiter von Glory Life geht auch hier im Mittelgang, geht auch im Mittelgang nach hinten. Da sind auch noch einige. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Oh yes, refire, refire. Halleluja. Wow, das ist eine freudige Sache, ihr Lieben. Hey, oh, viel Spaß. Jesus. Halleluja. Oh, das ist eine Leichtigkeit. Halleluja. Nimm sie weg mit dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, sage nicht, ich bin zu alt. Sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, ich bin zu dick. Sage nicht, ich bin zu dünn. Sage nicht, ich bin Frau. Sage nicht, ich bin Mann. Oh, Jesus. Oh, fire. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Säulen. Für diese Säulen, die du aufrichtest in dieser Zeit, Herr. Diese Säulen der Herrlichkeit. Diese Säulen in deinem Königreich. Diese Schlüsselpersonen, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Einige werden reisen auch und an unterschiedlichen Orten wirklich. Oh. Oh, ich sehe jemand. Ich weiß nicht, ist jemand da, der aus der Gegend von Mecklenburg-Vorpommern da ist? Aus Mecklenburg-Vorpommern, der jetzt einfach hier bei den Leitern hier vorne ist. Mecklenburg-Vorpommern, komm mal hier nach vorne. Weil ich habe etwas gesehen für dich. Halleluja. Ich weiß, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht gerade bekannt für viele Herrlichkeitszentren. Halleluja. Aber Gott hat dich berufen und ich glaube, ich habe zu dem Geist gesehen, ich habe mindestens 4 oder 5 Orte gesehen, an denen Dinge entstehen werden. Vielleicht werden sie am Anfang nicht besonders groß sein. Aber er hat dich berufen, daran mitzuwirken und daran mitzuarbeiten. Da wird ein Netzwerk entstehen von Herrlichkeitszentren. Vielleicht am Anfang zahlenmäßig nicht die Riesendinger, aber qualitativ in Herrlichkeit, in Kraft, in Stärke, in Jesu Namen. Empfang seine Zuteilung in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist heute Nachmittag jemand hier aus Frankreich. Es ist jemand hier aus Frankreich, weil ich habe das ganz stark auch. Wir hatten ja schon mal ein Glory House in Frankreich. Momentan haben wir keins in Frankreich, weil die Glory House leider umgezogen sind. Aber ist jemand da aus der Gegend von Frankreich? Ich glaube, dass Gott ein neues Glory House, mindestens eins und dann aber auch mehrere weitere, aufrichten wird aus Frankreich. Ist da jemand? Ihr seid eh da. Halleluja. Okay. Ihr kommt einfach runter. Ich möchte einfach kurz für euch beten. Ihr auch. Okay. Halleluja. Alle, die aus Frankreich sind. Aus welcher Stadt seid ihr? Kelville? Nördlich von Straßburg. Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weil ich habe das wirklich so gesehen, wie es über den Rhein schwappt, tatsächlich. Halleluja. Es schwappt über den Rhein. Die Herrlichkeit schwappt über den Rhein. Danke, Jesus. Schwappt über den Rhein. Sie kennen keine Grenzen. Halleluja. Oh, wir setzen es frei. Ein Herrlichkeitszentrum. Oh, in Frankreich. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Er wird euch gebrauchen als ein Teil davon, als Co-Leiter oder Leiter, wie auch immer, aber er wird euch gebrauchen in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Sein Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Spannend, ha? Was Gott tut. Amen. Ja, weißt du, er wird auch bestehende, wirklich bestehende Gruppen wird er heiß machen. Gruppen, die vielleicht gar nicht wussten, dass es sowas überhaupt gibt. Aber er wird sie erwecken in dieser Zeit und wird sagen, wow, Leute, da ist mehr. Ihr könnt durchbrechen. Halleluja. Amen. Ich weiß nicht, wo kommst du her? Ah, okay. Und hast du da einen Dienst oder was? Ja, wir hatten schon mal gesprochen, glaube ich. Ihr habt ein Haus da, ja? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, dass du mit deiner Herrlichkeit da reingehst. Shakarabasika namando korabasita nanana. Horabasika nanana. Oh, Herrlichkeit für das Rheingau. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Streck dich aus einfach nach seiner Herrlichkeit. Sein Geist ist hier. Also die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist ganz wichtig bei all dem. Halleluja. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Oh! Hey! Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Yay! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Weißt du, wenn der Teufel deine Freude nicht stehlen kann, dann kann er dich nicht stoppen. Alles, was er versucht, ist, deine Freude zu stehlen. Er versucht, die auszufringen. Das heißt, im Daniel heißt es, der Antichrist wird versuchen, die Heiligen auszufringen. So steht es eigentlich da im ursprünglichen Hebräisch, so auszulaugen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Amen. Es wird ihm nicht gelingen. Halleluja. Halleluja. Streck deine Hände aus und sag, es wird ihm nicht gelingen. Oh, weil da ist Kraft. Da ist Kraft. Da ist Kraft. Oh, da ist Kraft. Oh, Kraft. More, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more. Österreich, Halleluja, more. Jesus, danke Jesus, more, more, more, more. Halleluja, danke Jesus, fire. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Also vor Jahren, ich habe das nie vergessen, John Molinde, ich weiß nicht, wer von euch sich noch an John Molinde erinnert, der kam Ende der 90er Jahre nach Deutschland und 1999 hat er eine Vision gehabt über Europa und er hat in dieser Vision gesehen, es ist ein Gebetsapostel aus Afrika, aus Uganda, und er hat diese Vision gesehen und er hat gesehen, wie die Finsternis über Europa immer mehr aufgestiegen ist und zu immer dickeren Wolken wurde, bis sie praktisch fast ganz Europa fast undurchdringlich bedeckt hatte, diese dunkle Wolke. Und dann hat er gesehen, wie in der Mitte Europas, genau in der Mitte Europas, hat er damals gesagt, ein helles Licht aufgeschossen ist. Halleluja. Und wie es diese Wolken vertrieben hat und wie diese Wolken durchstoßen wurden und wie diese Wolken zur Seite geschoben wurden. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, wenn du aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz kommst, aus Frankreich auch, weißt du, Mitteleuropa ist relativ groß, Tschechei gehört auch dazu. Verstehst du? Egal, weißt du, es wird sich ausbreiten auf ganz Europa. Amen. Aber da ist dieses Licht, das die Finsternis überstrahlt, weil die Herrlichkeit ist stärker, die Herrlichkeit des Herrn. Da ist die Regierung. Autorität. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass er echt etwas tut an diesem Wochenende. Wenn du, ich kann dir das einfach auch nur anbieten, aber wenn du, wir haben ja bei uns die sogenannten Glory-Häuser, wenn du aus irgendeiner Region kommst und das sind Leute einfach, die um dich herum sind und du sagst, jawohl, ich möchte gern darin unterstützt werden, wirklich ein Herrlichkeitszentrum aufzubauen in unserer Gegend. Es beginnt mit einem Glory-Haus. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir sogar die Folie. Da kannst du dich melden bei uns und kannst sagen, jawohl, ich möchte gerne ein Glory-Haus eröffnen. Da gibt es eine Schulung dafür, da gibt es auch kontinuierliches Coaching, da gibt es kontinuierliche Glory House Leitertreffen, um einfach in deiner Region oder in deiner Stadt da etwas aufzumachen, dann kannst du dich einfach melden bei uns, weil, weißt du, oder wenn du, vielleicht bist du Glory Life Schüler, weil wir haben schon oft das gehabt, dass Glory Life Schüler aus einer Gegend und du sagst, ja, bei mir ist gar niemand in der Nähe, der einfach auch in diese Richtung geht, weißt du, dann melde dich bei der Astrid und dann kann sie die Adressen von unseren Glory Life Schülern durchgucken, wir haben momentan über 600 Schüler und dann stellen wir vielleicht fest, dass es um dich herum doch vielleicht zumindest mal 2, 3 schon gibt, mit denen du dich verbinden kannst, verstehst du, und wo du dich zusammentun kannst und wo du sagen kannst, jawohl, da gehen wir gemeinsam vorwärts. Amen. Und ich sag dir, das wird das multiplizieren, das wird die geistliche Substanz multiplizieren in deinem Leben und auch um dich herum. Also nutz die Möglichkeiten, dich zu verbinden. Halleluja. Nutz die Möglichkeiten, einfach anzudocken. Weißt du, du musst einfach irgendwo anfangen. Du musst einfach dich ausstrecken. Und Gott hat eine Lösung. Weißt du, ja, ich weiß, manche sagen, ja, ich bin so weit weg vom Schuss oder, oh, ich weiß auch nicht. Preis den Herrn für Livestream. Preis den Herrn für die Glory Life Schule, die mir über Livestream schauen kann. Preis den Herrn, Video on Demand. Du kannst dich verbinden, weißt du, du kannst kontinuierlich in diesem Herrlichkeitsstrom gehen. Du kannst dich speisen lassen, kontinuierlich davon. Du musst nicht auf dem Trocknen gehen und sagen, oh ja, okay, starkes Wochenende, jetzt gehe ich wieder weiter, ich und der Herr alleine. Und ich ziehe wieder meine einsame Furche in meinem Ort, wo alles so finster und so dunkel ist. Und nein, du verbindest dich. Du springst rein in den Strom, du schaust, wo ist mein Platz, und Gott verbindet dich in der richtigen Art und Weise. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Christian. Komm nach vorne, Christian. Halleluja. Aber wir wollen einfach zusammen wirklich noch hineinsäen, auch in diesen Boden. Wir wollen hineinsäen in diese Herrlichkeitstrennen. Und ich glaube, das ist wirklich das Beste, was du tun kannst in dieser Zeit, wirklich in den Bau von Herrlichkeitszentren zu investieren, weil das ist die Zukunft. Also wenn du die Möglichkeit hast, in ein Herrlichkeitszentrum zu investieren, nutz die Chance, weil das ist das, wo die Zukunft drauf liegt. Das ist das, was Gott jetzt tut. Das ist das, wovon Regierungsautorität ausgeht. Halleluja. Preist den Herrn. Christian, komm am besten hoch. Ja. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Es ist nicht echt super, in dieser Freude einfach sein zu dürfen. Und weißt du, wenn wir jetzt zur Sammlung kommen, bleib einfach in dieser Freude, weil das ist, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, ja, weil Gott meint es gut mit dir, ja, und Gott hat es immer. Wenn jeder Situation meint das gut mit dir, und manche kommen dann zur Sammlung, ne, und denken, oh, jetzt kommt die Sammlung dran, oh, jetzt will der schon wieder Geld von mir, ja, jetzt will der schon wieder irgendwie was mir aus der Tasche ziehen und irgendwie, oh, weiß ich auch nicht, ja, aber wir sind froh, dass wir hier die richtige Lehre haben. Also ich war früher so, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, jetzt dachte ich, jetzt kommt schon wieder eine Sammlung. Jetzt muss ich schon wieder irgendwie 1 Euro reinschmeißen, ja, oder 2 Euro. Ja, Gott hat mir eines Besseren belehrt. Ja, wenn du anfängst, wirklich mit Freude aus Glauben zu geben, wirst du merken, so wie wir es gestern gehört haben, die Schaufel, mit der du gibst, Gott hat eine 10-fach größere Schaufel, wo du es wieder zurückkriegst. Ja, und das ist wirklich die Realität. Und das durfte ich in meinem eigenen Leben erleben. Ja, Gott musste mich da wirklich ein bisschen überzeugen. Da war noch so ein religiöser Geist da drin. Also wenn du vielleicht auch noch merkst, ja, da klappt noch irgendwie, das ist noch nicht so wirklich voller Freude, ja, dann habe ich einfach einen Tipp für dich. Schmeiß diesen religiösen Geist einfach mal raus. Schmeiß ihn einfach mal raus. Der hat bei dir überhaupt nichts zu suchen, dieser religiöse Geist. Und es ist jetzt nicht, weil ich dich überreden möchte, viel Geld hier zu geben. Also ich persönlich habe davon gar nichts, sondern du hast am meisten davon. Und das ist das Coole bei Gott. Ja, wir ernten, was wir sehen letztendlich. Ja, wenn du ein Bauer bist und du tust 2 Samen aufs Feld, weiß nicht, wie viel rauskommt. Du kannst nicht erwarten, dass dein ganzes Feld dann aufblüht. Wenn du aber gibst, mehr gibst, ja, dann wirst du sehen, wie das ganze Feld aufblühen wird und wie da einfach eine reiche Ernte reinkommen wird. Und da möchte ich dich einfach heute ermutigen, und das hat mir Gott so aufs Herz gelegt, ja, schmeiß jeden religiösen Geist einfach raus. Gib wirklich im Glauben. Frag den Heiligen Geist, was hast du heute für mich? Ja, was soll ich dir dann einfach geben? Weil die beste Führung ist einfach der Heilige Geist, auch bei den Finanzen. Und mach's wirklich mit einer Erwartungshaltung. Ja, Herr, ich gebe in dein Reich und ich erwarte auch, ja, dass du mein Versorger bist. Ich erwarte auch, ich stelle mich aufs Wort, weil im Wort steht drin, er ist mein Versorger. Er kümmert sich um alle Belange. Macht es wirklich in dieser Erwartungshaltung, ja, und gebt heute Mittag wirklich in dieser Erwartungshaltung. Und mach eins, tu es mit Freude. Wenn du keine Freude dabei hast, muss ich ganz ehrlich sagen, lass es. Ja, also aus Zwang zu geben, bringt gar nichts, weil das bringt auch bei Gott nichts. Gott möchte einfach dein Herz, Gott möchte in allen Bereichen deines Lebens wirken, und deswegen hast du wirklich jetzt die Gelegenheit, aus Freiheit es zu tun. Ja. Und deswegen, wenn du am Livestream bist, hast du die Möglichkeit, zu geben über Überweisung per PayPal oder auch Kreditkarte. Genau, da hast über Livestream genau die Möglichkeit. Wenn du hier bist, kannst du jetzt gleich, wenn die Eimer durchgehen, kannst du was in die Eimer reinschmeißen. Oder du hast auch unten unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung. Falls du dieses Geld jetzt nicht dabei hast, was der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat, dann füll einfach eine Verpflichtungserklärung aus, schmeiß sie in die Eimer rein und dann kannst du es im Nachgang überweisen. Genau, also frag kurz den Heiligen Geist, was hast du oder was soll ich heute geben, dann lass es kurz klingeln in deinem Kopf. Ja. Und dann, wenn die Eimer durchgehen, dann schmeiß wirklich das rein, was der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe wirklich das so auf dem Herzen vom Heiligen Geist auch. Er wird dir so viel zurückgeben in allen Bereichen deines Lebens. Und ich kann da wirklich nur aus Erfahrung sprechen. Es ist wirklich so. Gott hat die Fülle einfach uns geschenkt. Und er wird es auch bei dir tun. Halleluja. Also lass die Eimer durchgehen und macht's voller Freude. Und wenn ich sag voller Freude, na dann ist es nicht voller Freude, sondern Juhu, das ist voller Freude. Ja, also ich möchte jetzt ein paar Juhu-Rufe hier hören und zumindest ein bisschen lächeln im Gesicht. Ja, so auch wenn es uns Deutschen immer ein bisschen schwer fällt zu lächeln, wenn wir Geld geben, mach's einfach mal, versuch's einfach mal. Ja, fang an, ein bisschen zu lächeln, wenn du es reinschmeißt. Weiß, es ist eine Überwindung. Ja, aber tu es einfach. Ja, da klappt schon ganz gut. Aber du hast schon gegeben. Die Freude muss noch so ein bisschen nach hinten. Ja, genau. Ja, so auf meiner rechten Seite, da könntest du noch ein bisschen mehr schreien. Ja, bisschen lauter. Wir hören noch nichts auf. Ja, okay. Okay. Für wie? Ja, genau, für die Schweizer. Genau, wenn ihr aus der Schweiz seid, gibt es noch ein Extrakonto. Da, wo ihr überweisen könnt, das ist, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, mit Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber ihr könnt da einfach auch in der Schweiz jetzt geben, genau. Ist das eingeblendet? Könnt ihr jetzt bitte einblenden, die für die Schweizer, die Folie? Juhu, ist gut. Ja, Schweizer Folie? Keine Schweizer Folie? Jetzt! Yeah! Jetzt können auch alle Schweizer jubeln, genau. Halleluja! Ja, die Schweizer, da klappt schon ganz gut mit der Freude, ja. Da müssen wir uns noch ein bisschen, aber die Schweizer und Geld, das ist eh immer so ein bisschen, ja. Die freuen sich da eh immer. Da können wir als Deutsche noch ein bisschen was dazulernen. Halleluja. Ja, dann kommt ihr mit den Eimern, genau, dann können wir die Sammlung noch segnen. Ihr dürft alle eure Hände ausstrecken. Segnen die Sammlung. Ja, Herr, ich danke dir für jeden einzelnen Geber, Herr. Ich danke dir wirklich, Herr. Du hast es uns zugesagt. Du bist unser Versorger, Herr. Du, sogar auf den Zehnten ist eine Verheißung, Herr, dass wir das ausprobieren sollen sogar, Herr. Und ich danke dir jetzt für jeden einzelnen Geber, Herr, dass ich wirklich finanziell nochmal so ein richtiger Durchbruch ergibt, Herr. Ich danke dir, dass Gelder fließen, Herr, dass wir noch mehr in dein Reich geben dürfen, Herr, dass noch mehr Vermehrung stattfindet, Herr, für jeden einzelnen, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr, auch am Livestream in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe gerade was Starkes gespürt, als wir das mit dem Schweizer Konto aufgelegt haben. Ich habe echt eine starke Zuteilung für die Schweiz gespürt. Wer ist alles aus der Schweiz da? Wow. Wow, so viele. Kommt ihr einfach mal ganz schnell nach vorne. Ihr seid zwar ziemlich viele, aber ich glaube, Irina, kommst du mit nach vorne und Halleluja. Wow, so viele aus der Schweiz, Halleluja. Da ist ein Zug da, Halleluja. Stellt euch einfach so rum, Halleluja. Ich brauche jetzt ein paar deutsche Ordner, ein paar deutsche oder andersweitige Ordner, Halleluja, Halleluja. Kommt da ruhig ein bisschen näher, genau, Halleluja. Danke, Jesus. Wow, so viele Schweizer, schaut mal, so viele Schweizer, wow. Geben wir mal den Schweizern einen Applaus, Halleluja. Come on, Doris, bring mal die Flagge her, ja. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, gib mir mal die Flagge. Halleluja. Pass mal auf, ich möchte einfach mal, dass ihr Schweizer euch einfach alle ausstreckt, weil ich glaube, dass Gott wirklich eine besondere Salbung über all den Schweizern freisetzen möchte. Und zwar gerade jetzt, wenn diese Flagge euch berührt, weil diese Flagge benutzt er jetzt einfach als einen Übertragungskontaktpunkt und möchte diesen Mantel der Herrlichkeit noch stärker über die Schweiz zu legen. Und ja, so wie wir gerade dieses Schweizer Jauchzen gehört haben, so wird es wirklich aus vielen Städten und Dörfern emporjauchzen. In Jesu Namen, Halleluja! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Herrlichkeitsmantel! Oh, die Schweiz, eine Nation der Herrlichkeit! Wow, das ist so genial an den Schweizern ist, sie lieben auch ihre Fahne. Das kannst du merken. Das ist ein bisschen anders wie bei den Deutschen, aber Halleluja. Bei den Schweizern kannst du das machen, bei den Deutschen wirst du gleich denken, wow. Halleluja, danke Jesus. Danke Herr für diesen Herrlichkeitsmantel über der Schweiz. Uhu. Danke Jesus. Fülle. Fülle. Herrlichkeit. In Jesu Namen. Halleluja. Wow, Gott hat was vor in der Schweiz. Amen. Halleluja. Die Schweizer Eidgenossen. Die stehen zum Kreuz. Amen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Deutschen, Österreicher und so ihr das wisst, aber die Schweizer Nationalhymne ist wirklich die geistlichste Nationalhymne auf der ganzen Welt, die ich kenne. Die Schweizer Nationalhymne ist ein Aufruf zum Gebet. Das ist ein einziger Aufruf zum Gebet. Das ist der Hammer. Ja? Preis den Herrn. Oh ja, komm, singt sie doch mal alle zusammen. Come on. Hört mal alle auf einmal, okay? Eins, zwei, drei, vier. Betet. Hast du es gehört? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Gott hat was Mächtiges vor in der Schweiz. Halleluja. Preist den Herrn. Und wenn ihr aus Österreich da seid, ihr kommt auch nicht zu kurz. Ich sag's euch, Gott hat auch was vor in Österreich. Und Gott hat was vor in Deutschland und Gott hat was vor noch in vielen Nationen. Ich freue mich auch über unsere rumänischen Freunde, die wieder da sind. Gott hat was vor in Rumänien, Halleluja. Es ist interessant, in Rumänien haben sie einen TV-Sender, wirklich einen charismatischen Power-TV-Sender, der das ganze Land bestrahlt. Alpha Omega TV heißt er. Ich war da schon mehrmals zu Fernsehsendungen, Einblendungen und so weiter, verschiedene Sachen. Als wir in Rumänien waren, hat der Leiter von dem Sender mich 2 Stunden lang interviewt über die Herrlichkeit. Die haben alle meine Bücher verlegt auf Rumänisch. Und die haben wirklich einen Einfluss in diesem Land. Ich glaube wirklich, dass Gott etwas vorhat in Rumänien. Ja, die erreichen die Orthodoxen genauso wie die Freien, die Pfingstler und so weiter. Gott hat was vor in Rumänien auch. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr dürft euch wieder hinsetzen, ihr Schweizer. Preist den Herrn. Wer hatte die Flagge gebracht? Halleluja. Preist den Herrn. Wir werden jetzt gleich Pause machen, aber ich möchte noch ganz kurz ein paar Sachen zeigen auch oder sagen, die du in der Pause dir noch anschauen kannst am Büchertisch. Von mir gibt es 5 Bücher in verschiedenen Sprachen. Das erste Buch von mir, ich weiß nicht, wer hat mein erstes Buch noch nicht gelesen? Reise in die Herrlichkeit. Oh, ich habe es gar nicht auf Deutsch hier, aber irgendwo habe ich es. Mein erstes habt ihr noch nicht gelesen. Wirklich, seid ihr heute zum ersten Mal da? Ah, okay, gut, dann ist euch verziehen. Ja. Preist den Herrn. Okay, Sabrina, hast du mir schnell eins auf Deutsch? Okay, von meinem ersten. Halleluja. Du mit dem Weißen, genau. Komm kurz her, genau. Du bekommst eins von mir geschenkt. Okay, also Sabrina muss erst von hinten holen. Okay, gut, weil ich hab's hier, habe ich es leider nur auf Spanisch, sehe ich gerade hier. Ist jemand Spanischsprachiges da? Du, okay, komm, come on. Viaje hacia la gloria. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. De nada, de nada. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist das Deutsche, genau. Halleluja. Preist den Herrn. Das sind wirklich Mentoring-Tools, diese Bücher, die euch wirklich weiterhelfen werden, dauerhaft auch wirklich in diesem Lebensstil, in der Herrlichkeit und aus der Herrlichkeit zu leben. Mein zweites Buch heißt Söhne der Herrlichkeit. Da geht es genau darum auch, in meinem ersten Buch, glaube ich, ist auch die Vision, die ich heute geschildert habe. In meinem zweiten Buch geht es wirklich darum, die Söhne stark zu machen, hervorzubringen, ihr geistliches Leben hervorzubringen. In all diesen Büchern sind natürlich auch viele Zeugnisse von dem, was Gott tut in dieser Zeit. Söhne der Herrlichkeit. Und jetzt ganz neu, seit Dezember gibt's auf Deutsch, das gibt's bisher nur auf Deutsch, aber es kommt jetzt in Kürze auf Englisch raus auch und dann auch auf Rumänisch, Im Zentrum der Herrlichkeit. Ja. Mein erstes Buch gibt's, glaube ich, in 7 Sprachen momentan. Das zweite in 4, glaube ich, oder so, waren wir Englisch, Deutsch, Französisch, was haben wir noch, Rumänisch, genau, 4. In 4 Sprachen. Dann gibt es hier die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist ein prophetisches Buch für das, was in dieser Zeit einfach für uns wichtig ist. Die Zeit, in der wir leben, kirchengeschichtlich, prophetisch und so weiter. Es gibt es auch auf Deutsch, Englisch und Rumänisch, genau, am Büchertisch. Und dann gibt es für alle, die wirklich eben zum Beispiel sich versammeln wollen, in einer Region ein Glory House bilden wollen oder wie auch immer das nachher dann heißt, aber einfach die sich treffen wollen und wirklich in dieser Herrlichkeit wachsen wollen, hier in diesem Buch findest du 50 Herrlichkeitslebenslektionen, die aus unseren Gloryhäusern entstanden sind. Ich mache immer in unseren Gloryhäusern alle 14 Tage zentral ein Lehrthema, ein Arbeitsblatt, das dann in den Gloryhäusern als Grundlage dient für die Lehre. Und das sind ungefähr die ersten 50 Lektionen, die ich gemacht habe. Nicht die ersten nur, sondern wir haben schon ein bisschen ausgewählt auch. Aber einfach das, was dich wirklich weiterbringt, auch in diesem Herrlichkeitsleben, angefangen mit so grundlegenden Themen wie zum Beispiel die Bedeutung der Worte für unser Leben oder die Bedeutung der Bibel und so weiter, dann der Lebensstil des Glaubens, mit Gott reden, der Heilige Geist, die Bedeutung der Ekklesia, ja, dann das Herz Gottes kennen und daraus leben oder auch 3 Teile wie im Himmel, so auf Erden oder 6 Teile natürlich, übernatürlich leben, einfach dieser übernatürliche Lebensstil. Das kannst du nutzen als Grundlage für Gloryhäuser oder auch Gemeinden, auch für Predigten und so weiter, hast du einfach eine gute Themengrundlage. Ist jemand an diesem Wochenende hier, du bist zum ersten Mal hier und du leitest eine Gruppe oder eine Gemeinde und du hättest gerne Lehrmaterial, einfach um das deinen Leuten zu lernen, okay, komm her, dann kriegst du das. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Pass mal auf, gerade an der Stelle, Ja, gerne. Herzlich willkommen. An der Stelle, wer ist alles hier und du bist alles, du gehörst nicht zu, offiziell nicht zu Glory Life, aber du bist Leiter einer Gemeinde oder vollzeitlich im geistlichen Dienst. Lass uns einfach auch mal denen die Ehre geben, die wirklich einfach auch sich voll mit ihrem ganzen Leben dafür einsetzen, wirklich vom Reich Gottes sozusagen leben. Das ist nochmal eine andere Dimension. Ja, wirklich da vollzeitlich unterwegs sind. Steht ihr einfach mal auf, wenn ihr vollzeitlich für Gott unterwegs seid. Komm, lass uns ihnen mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist wunderbar. Super. Schön, dass ihr in unserer Mitte seid. Sonst eine Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wenn du dich berufen siehst, übrigens auch zum vollzeitlichen Dienst, wir suchen ja bei uns bei Glory Life auch einige, wir haben einige Stellenausschreibungen auch aktuell. Wir suchen jemand für Mediengestaltung. Wir suchen jemand für den pastoralen Dienst auch hier bei uns bei Glory Life. Auch für als Jugendpastor könnten wir jemanden gebrauchen. Also wir stellen immer wieder Leute an. Wenn du dich qualifiziert siehst und das vom Herrn her hast, kannst du dich gern bewerben. Auf unserer Homepage findest du immer auch aktuelle Stellenausschreibungen. Okay, und dann nochmal der Hinweis auf die Glory Life Schule. Während dieses Wochenendes bis Dienstag wird euch die Anmeldegebühr erlassen, wenn ihr euch bis Dienstag anmeldet. Ja, okay, das heißt, ihr könnt die Chance nutzen, wenn ihr das jetzt in dieser Zeit tut. Das muss ich auch noch ansagen vom Büchertisch. Wenn ihr meine Bücher an diesem Wochenende kauft, dann sind sie alle 1 Euro billiger, glaube ich, gell? 1 Euro billiger. Und die CDs von Irina, wie viele von euch wollen wirklich in dieser Herrlichkeits-Lobpreis, Worship, Glory, Musik einfach sich immer wieder einweichen können und wirklich auch im Auto das hören oder einfach wirklich permanent mit dieser Herrlichkeit? Da hinten, du hast dich zuerst gemeldet mit dem hellblauen, ja genau, komm her, du kriegst eine. Halleluja. Heiliger Geist, weh in unserem Land, ist eine CD von Irina. Irina hat eine ganze Reihe von CDs gemacht. Das sind die 3 neuesten. Heiliger Geist, weh in unserem Land, gibt es für 12,50 Euro am Büchertisch. Aber wenn du es mit den 2 anderen nimmst, Redeemer, tief in mir brennt ein Feuer, dann bekommst du sie alle zusammen zu 33 Euro, also deutlich günstiger. Halleluja. Also nutz die Gelegenheit, einfach dich auch wirklich mit diesem Herrlichkeitslobpreis einzudecken. Und wie gesagt, wenn du einfach im Lobpreis dich berufen fühlst, darfst du gerne auf meine Frau zukommen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte gern wirklich Glory Life Music mit aufbauen, dann komm einfach auf sie zu. Und wenn du sonst irgendwo, weißt du, wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wie soll ich ein Teil sein, wo kann ich mich vielleicht verbinden, und du sagst, ja, ich möchte mich gerne einfach mit Glory Life verbinden, weißt du, wir haben es ganz einfach, wir haben bei uns keine Mitgliedschaft, bei uns wird man nicht Mitglied, wir haben auch keine Karteien oder sowas, weil wir wollen auch keine Karteileichen, sondern wir wollen Leute, die sich wirklich vom Herzen her zugehörig fühlen. Wenn du dich zugehörig fühlst hier bei Glory Life vom Herzen her und du sagst, ich möchte einfach gern irgendwo mitarbeiten, dann haben wir am Welcome-Tisch haben wir sogenannte Zugehörigkeitserklärungen, wo du einfach sagen kannst, ich fühle mich Glory Life zugehörig, ohne dass es jetzt irgendwelche Verpflichtungen hat oder so, aber dass wir dich kennen, dass wir deine Kontaktdaten haben, und auf der Rückseite dieser Zugehörigkeitserklärung kannst du ausfüllen, welche Art von Dienst du dir vorstellen kannst. Das sind verschiedene zur Auswahl, die es schon gibt bei Glory Life. Du kannst aber auch was anderes noch reinschreiben zusätzlich, wo du sagst, das würde ich gern machen. Da könnte ich mir vorstellen, dabei zu sein. Dann füll einfach diesen Zettel aus, werf ihn in unseren Gemeindebriefkasten und dann kontaktiere dich die Astrid bei uns aus dem Büro und mach dann für die Connection zu den entsprechenden Leuten um dich herum, weil es geht ja um das Verbinden. Okay, auch wenn du zum Beispiel in einer Region bist, zum Beispiel Hamburg, wir haben hier Christine Mose, die ist die Leiterin von Glory Life Hamburg, ja, ist dort angestellt für Glory Life. Steh mal auf, Christine, ja. Wenn du aus dem Hamburger norddeutschen Raum kommst, dann kannst du dich an sie wenden, ja. Halleluja. Okay, fällt nur, dass du es so machst hier, ne? Es gab mal ein Buch, das hieß Die Päpstin. Nein, haben wir keinen Namen. Nein, sie ist eine ganz wunderbare Leiterin. Halleluja. Oder in Augsburg kannst du dich an Erich wenden und an Christa und Fritz und eben ansonsten in unterschiedlichen Regionen an die Glory Häuser. Schau auf unsere Homepage, da gibt's die Glory House Homepage. Ich weiß nicht, da haben wir doch auch eine Folie für die Glory Häuser. Blend es doch mal ein, was die Glory Häuser angeht. Wenn du einfach da Interesse dran hast, dann kannst du dich da an uns wenden, wenn du eins aufmachen möchtest. Genau. Okay, haben wir das? Ist da noch jemand da oben? Okay, also gut, vielleicht kommt's noch. Okay, preis den Herrn. Gut, ansonsten natürlich kannst du, auch das wird vielleicht nochmal eingeblendet irgendwann, kannst dich über YouTube natürlich mit uns verbinden, Livestream, du kannst, Instagram, du kannst Facebook, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, wie du dich verbinden kannst. Auch da gibt's Infos. Okay, preis den Herrn.